Herzlich willkommen zu Heiter Scheiter, dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit Nummer 36. 36. Yeah, wow. Ich bin Joke, hallo. Noch nicht 36. Was? Noch nicht 36. Achso, ich bin noch nicht 36, seit gestern aber 32. Hallo, ich bin Steffi. Auch noch nicht 36. U36. Hallo, ich bin Marlene. Auch U36. Ja, aber jetzt ist der Podcast schon älter als wir, ne? Quasi. Er ist schon auch schon länger älter. Ja, schon länger. Ja. Das fällt mir jetzt erst auf, ja. Also ich trinke Wasser und Prosecco von gestern und ich werde nachher noch Curiosity Cola trinken. Sollen wir die vielleicht nochmal in den Kühlschrank stellen? Ja, okay. Habe ich zum Geburtstag. Ja. Zufällig sitzt Steff direkt neben dem Kühlschrank und kann... Ich sitze auch direkt neben dem Kühlschrank, aber in dieser Riesenküche. Ja. Oh, man sitzt schon nahezu zufällig neben dem Kühlschrank. Aber ist jetzt so, dass ich da nicht rankomme. Und wir trinken Tee. Ja. Ganz leicht schnöden Billo-Supermarkt-Kräutertee. Wie konnte es nur so weit kommen? Ja, Verfall. Ende des Monats, ja. Ne? Ausgebrannt. Ja. Und faul. Oh, es ist richtig, richtig Herbst geworden jetzt, ne? Also jetzt gerade. Wieder, es ist wieder Herbst geworden. Vorher war es Winter. Stimmt, es war eher, es wurde erst so richtig doll kalt und jetzt finde ich es so richtig. Heute ist auch nach Ewigkeiten mal so richtig Regenwetter. Jetzt regnet es gerade ganz doll und es ist ganz verhangen. Es ist Sonntagnachmittag. Die Kerzen sind an. Im November 2011. Genau. Und wir reden heute endlich. Über Mode. Das hatten wir schon lange vor, ne? Ja, schon richtig lange. Ja. Also es war, glaube ich, so im frühen Sommer oder sowas, dass das Thema aufkam. Ich wollte kurz noch was in nicht eigener Sache sagen, bevor wir mit Mode anfangen. Das schließt gut an die letzte Folge zum Thema Solidarität. Ich habe noch mal eine Mail bekommen, sie wurde mir weitergeleitet an der jetzt hier, was war das? Ein Schwank. Joke erzählt ein Schwank aus der Hochschulpolitik. obwohl ich schon fast nichts mehr mit der Hochschule zu tun habe. Fast nichts mehr. Und kurz vor wieder mehr. Noch mehr. Oh Gott. Vor einiger Zeit, ist schon länger her, der AStA in der Universität Hamburg hat teilautonome Referate, die traditionell die Minderheiten sozusagen vertreten. Und vor einiger Zeit wurde das Frauen-Lesben-Referat, oder Frauen-Lesben-Trans-Referat war es am Ende, ne? Wurde abgeschafft vom AStA. Weil Frauen ja keine Minderheit sind, ne? Und dann gibt es ja auch jetzt eine Gleichstellungsbeauftragte im AStA, braucht man sowas ja nicht mehr. Und jetzt gab es vor kurzem die Idee, aus einer Frauen-VV ein neues Frauenreferat zu gründen. Und das wurde jetzt aber abgelehnt von der studentischen Vollversammlung. Auch offensichtlich unter etwas abstrusen nicht wirklich Gründen. Und also Studierendenparlament. Studierendenparlament? Okay. Ja, nicht Vollversammlung. Okay. Weil die haben ja keine Entscheidungs... Ich dachte, also, das wurde auf der VV abgelehnt. Nee, da ging es um die Stupa-Sitzung. Um so, die AStA-Gründungs... Was? Die Vollversammlung, das wären ja alle Studierende von der Uni Hamburg. Und da wird ja nicht die Einrichtung von einem Referat besprochen. Das ist ja Studierendenparlaments-Sache. Und es ist ja auch von diesen Fraktionen irgendwie angestoßen worden. Ich habe keine Studierenden-VV. Ich dachte, es gab gerade eine VV. Dann habe ich das völlig falsch verstanden. Dann gab es eine Stupa-Sitzung, die ich für eine VV gehalten habe. Und dann? Und dann wurde es halt abgelehnt. Und zwar halt einfach, also aus der Mail, die ich da rundgemailt bekommen habe oder hinterhergeschickt bekommen habe, ging das auch nicht wirklich hervor, was nun eigentlich die Gründe waren, warum es kein Frauenreferat geben soll. Aber was daraus hervorging, war, dass sich das Queerreferat gegen die Gründung eines Frauenreferats positioniert hat. Also es gibt an der Uni Also es gibt eines der teilautonomen Referate ist das Queerreferat. Und die haben die haben sich halt dagegen positioniert, dass es ein Frauenreferat gibt, und zwar aus Angst vor Mittelkürzung. Also dass sie darunter leiden werden, wenn es dann ein Frauenreferat geben wird. Ja, das ist ja schon mal, ich glaube, das kann man so eigentlich auch erstmal stehen lassen. Das ist irgendwie einfach völlig daneben und genau, Konkurrenz ohne Ende und halt einfach total unsolidarisch. Und also ich weiß, als ich irgendwie noch im Aster gearbeitet habe, beziehungsweise im autonomen Referat, teilautonomen Referat, da war es irgendwie klar, dass die teilautonomen Referate innerhalb des Asters auch so eine Rolle einnehmen von, der Aster ist ein Mehrheitsverein und die teilautonomen Referate sind auch dazu da, diesem Verein ab und an zu sagen, Leute, ihr habt was vergessen. Das wäre eigentlich meiner Meinung nach die Aufgabe auch eines Queer-Referates, sich nicht hinzustellen und zu sagen, oh Gott, unsere Gelder gehen flöten, sondern ja, Asta, es ist so wichtig, ein Frauenreferat zu haben. Mach das mal. Nicht so dieses Queer-Referat. Vorschlag der Mail war, also Vorschläge in der Mail waren offene Briefe, Stellungnahmen gegenüber, also nein, Stellungnahmen öffentlich machen, an den Asta wenden. Ich finde es gut. Also Leute, wenn ihr irgendwie aus Hamburg seid oder irgendwas mit der Hochschule zu tun habt dann, und ein bisschen Zeit und Lust habt, dann schickt ruhig mal irgendwie, schickt eine Mail an Asta, dass das nicht geht. Dass das irgendwie, dass ein Frauenreferat eine sinnvolle Angelegenheit ist. Oder wendet euch auch an die Queer AG. Ich glaube, die sind da auch so ein bisschen mit drin, tatsächlich. Die Queer AG ist nicht das Queer-Referat an ja, Hamburg. Genau, das ist ja für Leute, die nicht in Hamburg die jetzt nicht so drin sind in dem Thema, kann man das ja schnell verwechseln. Genau, ja. Das eine ist die AG Queer Studies, die eben abgekürzt Queer AG genannt wird, die Ringvorlesung jenseits der Geschlechtergrenzen organisiert und das andere ist eben das Queer-Referat im Aster. Genau. Das war's schon wieder. Das wollte ich noch kurz erzählen, weil das halt auch irgendwie so, wir hatten es ja letztes Mal mit Solidarität und eher so fehlender Solidarität und das ist irgendwie... So ein Queer-Referat, das sich hinstellt und sagt, nein, es darf keine anderen teilautonomen Referate geben, die sich irgendwie um Geschlecht oder sowas drehen, denn dann ist unsere Position gefährdet. Das ist irgendwie. Ja. Das ist echt unter aller Sau. Echt. Entschuldigung, das war jetzt speziesistisch. Ich gleich mal ein bisschen Prosecco hinter den Speziesismus kippen. Ja. Okay. Dann habe ich jetzt fertig erzählt, den Schwank aus der Hochschulpolitik, auch noch aus der uninformierten Hochschulpolitik, also wirklich. Dann können wir jetzt zum Mode kommen. Ja. Ich bin tatsächlich auch noch überhaupt nicht klar, worauf wir eigentlich hinaus wollen mit Mode. Wie immer. Wie immer. Ich habe eben gerade überlegt, ob wir eigentlich alle im Kopf haben bei Mode, dass es um Klamotten geht. Nee. Oder eher um so modisch im Sinne von Moden, also wenn was irgendwie gerade so in ist. Stimmt. Also ich könnte mir vorstellen, es einfach auf Klamotten mal zu begrenzen, weil es an sich schon ein ausreichend großes Thema ist. Und klar hängen bei manchen Sachen vielleicht noch sowas wie Accessoires mit dran, aber ich fände das schon gut, wenn wir das ein bisschen beschränken würden. Ja. Weil es sonst doch ein bisschen arg groß ist. Ja, das stimmt. Ich hatte das auch immer so gedacht, aber war mir nicht so sicher, eben gerade, ob das eigentlich von euch so auch so gedacht gewesen ist. Du hast gerade so vehement Nein gesagt, Joka. Du hattest das eigentlich zum Kopf, oder? Also ich hatte tatsächlich relativ zentral Haare noch dazu gezählt. Ah, okay. Was man am Körper trägt. Vielleicht so genau äußerlicher Style oder sowas, nach außen Style, irgendwie sowas vielleicht. Okay. Also ich finde das so Thema eingrenzen, sehr gut. Also es ist streitbar, ob wir nur Klamotten machen oder... Wir müssen dann sehen, es wird niemand abgeschnitten, denke ich mal. Also rausgeschnitten, wenn jetzt die Person dann zufällig... Ich wollte noch was zu den Haaren sagen. Cut. Ja. Komisch, so gesagt überhaupt nichts in der Folge. Ja. Joko hört ja nur am Anfang der Folge und dann, was er Tschüss sagte. Ja. Reden wir eigentlich auch über... Ja. Aber reden wir denn jetzt mal? Also. Ja. Ja. Ja. Ich habe einiges im Kopf, aber ich würde das ungern jetzt einfach so schon an Top-Dingen irgendwie raushauen, weil sonst, also das klappt immer nicht so gut, erstmal so mögliche Topics zu benennen. Okay. Und das hilft dann auch nicht, irgendwo anzufangen, wenn man erstmal irgendwo sagt. Och, dann fange ich beim Persönlichen an. Ich trage immer schwarz. So. Jetzt ist es raus. Ach, das wusste noch niemand. Genau. War fast immer, ne? Stimmt, ich habe ein rotes T-Shirt und ich habe ein lila Pudel-T-Shirt. Ohne Pudel drauf. Lila Pudel auf lila T-Shirt. Genau, lila Pudel auf lila T-Shirt. Das ist auch schon mal schwarz-grau gestreift. Habe ich auch, habe ich einmal aussortiert, ja, weil es so grau war. Ich glaube, damit bewege ich mich irgendwie schon. Also eigentlich vertrete ich immer die Position, dass ich mir so grob bin, aber ich glaube, eigentlich bewege ich mich so klamottenmäßig am linken Mainstream-Rand herum. Auf jeden Fall, ja. Ja. So BW, nicht BW, also so Baggy-Hosen mit Seitentaschen oft, ne? Ja. Obwohl nicht nur, in letzter Zeit sind die Seitentaschen manchmal verschwunden auch. Ja. Kapuzenpullis, oft mit Kapuzen irgendwas. Das hatte ich vor, meinen Style zu ändern, so ein bisschen. Hm. Aber es ist so schwierig, dass es nicht alles in Schwarz gibt. Ja, echt. Das ist ein Problem. Ich finde auch. Mit so verschiedenen Stilen. Hm. Manche Stile gibt es einfach nicht so in Schwarz. Nee, so zum Beispiel. Ach, wie hieß denn nochmal? Granny Look? Na, stimmt. Ich bin schon wieder beim Granny Look. Ich wollte mich auch, wo wir jetzt schon bei der Modefolge sind, wollte mich nochmal öffentlich entschuldigen, falls wir Leuten, die im Granny Look herumlaufen, zu nahe getreten sind. Namentlich einer bestimmten Person. Namentlich einer bestimmten Person, ne? Das ist ja mal namentlich, doch. Das ist überhaupt nicht namentlich. Ich glaube, die Person weiß schon, dass sie gemeint ist. Ja. Stößchen. Stößchen. Aber den meintest du gar nicht, den. Nein, ich meinte diesen, ich weiß nicht mal, keine Ahnung. Ich habe ja keine Ahnung von Mode. Dieses weite, grelle. Ach so, so ein Techno. So. Nee, aber das, die hippe Version der Leute, so sind die Leute vor einem, vielleicht anderthalb Jahren durch das Karo-Viertel gelaufen. Und das hieß. Ah! Wie hieß das denn nochmal? Oh Gott, wie hieß denn das? Das war irgendwas mit Neo. Sagt mir nichts. Kann mir auch keine hippen Leute in Neon-Klamotten. Also sind ja diese weißen, bunten T-Shirts und sowas gewesen. Ja. Oh, wir sind prädestiniert für so eine Modefolge, weil wir nämlich die ganzen Stile überhaupt. Wie heißt denn das nochmal? Aber ich weiß, die Leute, die irgendwie so. Neopunk, Neo, Techno, Neo. Irgendwas Neo, können wir ja auch abkürzen. Wir haben eh keine Ahnung. Wir müssen uns vielleicht nicht an Stilen einfallen. Wir müssen uns auch nicht an Stilen entlang. Nee, das geht nicht in Schwarz. Neon und Schwarz verträgt sich nicht. Also Neon ist Neon Schwarz. Why not? Schwarzlicht. Du bist ja auch mein leuchtendes Schwarz. Du läufst immer im leuchtenden Schwarz rum. Du bist halt so Neon Schwarz, ne? So ein sehr grelles Schwarz. Wenn sie frisch gefärbt sind, die Sachen. Ja. Es gibt das starke Schwarz und das ausgewaschene Schwarz. Es gibt diverse Schwarztöne, echt. Das ist auch schlimm. Die passen immer alle nicht zueinander. Ja. Braun-Schwarz und Grün-Schwarz und Rot-Schwarz. Und Blau-Schwarz. Grün, ach, den hatte ich schon. Grün-Schwarz und Grün-Schwarz. Braun-Schwarz. Ach, hatte ich schon. Ich schaff's ja, dass meine schwarzen Klamotten braun werden. Ja. Und zwar alle. Und ich habe lange gebraucht, aber ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass ich in einem sehr hellen Zimmer wohne und dort drin meine Klamotten trockne und sie dadurch schneller ausbleichen. Hm. Das kann mir keine andere Erklärung geben. Hm. Aber ich versuche jetzt mich dann immer, also ich versuche das jetzt so ein bisschen zu vermeiden. Also dann sowas wie Klamotten erstmal auf links drehen beim Trocknen. Hm. Also erstmal das Innere ausbleicht und nicht so lange hängen lassen. Mal gucken. Also auf jeden Fall sehr tragisch. Ich werde hier gebohrt. Ich habe einen Backkuchen. Bitte? Mit einer Bohrmaschine? Nee, die backen bestimmt Plätzchen. Ja. Das ist das erste Advent heute, ne? Ja. Vielleicht können wir das nicht ein anderes Mal machen. Ich gehe gleich rum. Ja, bring mal ein paar Kuchen mit. Ein bisschen früh. Mist. Also ich finde ja Mode eigentlich eher langweilig, muss ich sagen. Also für mich. Also ich und Mode, das ist irgendwie identitär nicht vereinbar. Irgendwie erstmal. Das hat sich ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren, aber so grundsätzlich war es immer so, Also für mich hatte das schon auch immer, also gerade so mit Geschlecht hat das ja ganz schön viel zu tun, finde ich, so total, Mode, ne? Und ja. Dadurch, dass ich irgendwie immer so das Gefühl hatte, dass so mein Körper und die aktuelle Mode, dass das immer gar nicht so zusammenpasst, habe ich mich da irgendwie relativ früh von abgewendet und habe dann auch ganz lange immer das Gefühl gehabt, ich habe eigentlich überhaupt keinen Stil. Und ich sehe, also auch wenn ich mir so Klamotten, also Quatsch, wenn ich mir so Fotos von früher angucke, dann muss ich auch sagen, ich hatte auch keinen. Also das stimmt schon auch. Ich war immer verzweifelt, was Klamotten anging und hat mir auch nie gefallen und es war wirklich schrecklich immer mit den Klamotten. Immer wenn mir, also es gab wirklich ganz wenige Sachen, die ich wirklich gerne getragen habe oder wo ich im Nachhinein auch sagen würde, ja, dieses Outfit, das hatte mal irgendwie was, das sah mal irgendwie gut aus. Oder so. Das war irgendwie, also modisch im Sinne von, das passte irgendwie zusammen oder das passte zu mir oder so. Das hat irgendwie. Ja. Aber so Mode im Sinne von, das trägt man jetzt so oder so, das ist mir immer völlig abgegangen. Das löst bei mir komplette, heute auch noch irgendwie, komplette Überforderung aus. Ich würde auch sagen, das lässt sich ja durchaus trennen zwischen Mode und Stil. Also, ja, das stimmt. So dieses, ich hab, also, würde auch sagen, so, es gibt dann eben Mode, was irgendwie sichtbar, mainstreamig oder für bestimmte Szenen irgendwie vorgesehen wird oder irgendwie sichtbarer ist, als irgendwie als normal oder wichtig so markiert ist. Und dann gibt es immer noch den Stil, das heißt entweder nehme ich mir irgendwie eine bestimmte Mode oder greife eine bestimmte Mode auf, die dann vielleicht nicht mehr aktuell ist. Wo man nie aktuell sein will. Das ist besonders individuell. Ich finde, so würde mal aufwerfen, man kann nicht keinen Stil haben, sondern irgendeinen Stil hat man immer, weil es immer irgendwelche Klamotten sind. Die du trägst oder miteinander kombinierst. Und wenn es halt nur das der Scheißegal-Stil ist und irgendwie. Das war eher der Verzweiflungsstil, nicht der Scheißegal-Stil. Das ist auch nicht schlimm. Mein Stil wäre dann halt Hauptsache schwarz. Ja. Ich habe auch eine Zeit lang schwarz getragen als Statement, auf jeden Fall. Also das war für mich halt eine Phase schon mit Statement so. Mit schwarz. Vielleicht kurz das jetzt beschreiben, weil ich glaube, klar haben wir verschiedene Stile oder Modesachen auch durchgemacht, aber. Jetzt? Juk hat auch nicht immer schwarz getragen. Nee, das stimmt. Ich habe. Nee, nämlich als ich 14 war, habe ich noch nicht schwarz getragen. Ich trage eigentlich schon mein halbes Leben lang schwarz. Das musste ich auch gerade drüber nachdenken. Wahrscheinlich, weil ich Geburtstag hatte. Finde ich auch lustig. Aber immer unterschiedliche Sachen, das ist ja schon spannend. Schwarz genau. Ist ja erstmal. Im schwarzen Kontinuum habe ich sehr häufig den Stil gewechselt. Ja. Also ich trage, ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren, also ich finde ja, ich finde, das kann man nicht so trennen mit der Mode und dem Stil. Ich mache einfach mal weiter. ich trage seit einigen Jahren, nach dem Beginn der Femme-Identifizierung habe ich angefangen, bin ich sehr viel farbenfroher geworden als vorher, interessanterweise. Gar nicht unbedingt jetzt so viel femininer, aber irgendwie farbenfroher. Also ich habe es eher übers Grelle. Also so irgendwie habe ich irgendwie eher so über so grelle Farben oder grellere Farben oder so. Oder eben so Motive oder sowas eher. Oder so Motive auf T-Shirts oder sowas irgendwie. Oder ja, sowas irgendwie mein Stil dann irgendwie so eingefunden. Und wir haben gerade neulich darüber gesprochen, dass, also ich habe gerade Joke angeguckt, aber Steff war auch dabei. dass ich schon sagen kann, dass nachdem so diese ganze Femme-Identifizierung angefangen hat, habe ich einen sehr bewussten eigenen femininen Stil gesucht und habe den auch auch mit Klamotten, also Mode, irgendwie modisch irgendwie versucht zu füllen und so. Und das war auch irgendwie total gut. Also ich habe angefangen, so relativ doll so diesen kurze Röcke mit Springerstiefeln und Overknee-Strümpfen und obenrum vielleicht eher ein Kapuzenpulli oder irgendwie so war, also eine Zeit lang. Und dann irgendwie eher so mit Accessoires auch und so dann gearbeitet, irgendwie so irgendwelche Armbänder oder Armringe oder sowas. Irgendwie das war, fand ich irgendwie so eine Zeit lang ganz schick und fand ich auch irgendwie auch so für Partys oder so ganz gut. Und das hat sich dann irgendwie nochmal so in den letzten Jahren, und ich glaube, das hat aber auch viel mit Arbeiten gehen zu tun, gewandelt hin zu so einem eher sportlichen Stil, so feminin sportlich vielleicht irgendwie, also so viel, also ich gucke echt öfter mal in so einer Sportabteilung oder so eher nach Klamotten oder so, oder irgendwie wenn also so nach irgendwelchen so, schon irgendwie jetzt nicht mehr so die Säcke, die ich irgendwie früher getragen habe, aber halt schon jetzt, Säcke? Ja, so halt so alles so ganz weit möglichst und irgendwie möglichst formlos und so, das jetzt nicht, aber halt schon eher sportlich. Also wenn ich mir so, ich gucke mir gerne mal so meine Kolleginnen auf Arbeit an und da bin ich immer die am sportlichsten angezogene. Mhm. Immer. Obwohl ich wirklich nicht sonderlich sportlich bin, aber so der Stil passt halt dann am ehesten zu mir, finde ich. Also so. Und ja, jetzt trage ich halt irgendwie häufig relativ farbenfrohe mit irgendwie manchmal mit irgendwelchen lustigen Figuren drauf. Oft Kapuzen. Dinge mit Kapuzen dran. Und so Sneaker und Jeans. Vergeht fast kein Tag, an dem ich nicht eine Jeans anhabe. Ich habe eigentlich fast nur Jeanshosen. Ich mittlerweile auch. Also ich fand das schon ganz spannend, weil ich irgendwie mich relativ lange irgendwie innerlich so ein bisschen abgegrenzt habe von so einem Lesben-Schick. Den fand ich immer eher so ein bisschen blöd. So. Also, naja, so dieses, so diese Feinripp-Nummern irgendwie, das fand ich immer so ein bisschen, also so Feinripp, so, ich weiß nicht, ich fand immer so Pink ist für mich so ein Lesben-Schick irgendwie. Also so Pink, die Sängerin Pink irgendwie, obwohl Lino gerade nicht lesbisch ist, aber so dieses schon irgendwie weiblich, aber irgendwie auch so ein bisschen rotzig und irgendwie so ein bisschen so Anleihen aus der Maskulinitätsecke sich nehmen und irgendwie aber dann doch noch irgendwie so mit Sexiness füllen. Genau, irgendwie mit tiefem Ausschnitt oder irgendwie so. Also irgendwie so das, und das fand ich, hatte immer schon irgendwie, also ich habe das immer so ein bisschen unter Lesben-Schick abgespeichert. Und das fand ich eigentlich immer irgendwie eher blöd und gar nicht so meins. Und manchmal denke ich so, aber eigentlich habe ich mich dem von der anderen Seite dann irgendwie doch relativ nah angenähert. Und eigentlich finde ich genau das gerade eigentlich ganz schick. So ein bisschen sportlich-maskuline Anleihen mit femininen Accessoires. Für mich feminin besetzten Accessoires pimpen. Das war jetzt eine Jetzt-Beschreibung. Ist das gut? War das gut? Steff? Bin ich zufrieden? Ja, bist du zufrieden, Steff? Ja. Ja? Okay. Dann bin ich es auch. Ich hätte gerne einen Tee. Ja. Ich verdrehe mich nicht um Tee. Ich schütte einfach mal allen ein. Danke. Oh. Und gib noch die anderen Gläser einfach weiter. Du machst noch ein bisschen mehr Schwimmung. Ein bisschen auf den Tisch. Ja, rum. Super. Geil. So. Ah. Ja, Klamotten. Klamotten fand ich auch immer schlimm. Schlimmes Thema. Also ja. Auch echt viel mit gehadert, immer unglaublich viel Unsicherheiten dran geknüpft. Auch immer so diese Idee von, also irgendwie schon bald auf die Idee kommen, auch mal in Männerklamottenabteilungen irgendwie nach möglicher Kleidung zu suchen. Aber es war schon häufig so dieses in den irgendwie als Frauenklamotten bezeichneten Sachen irgendwie, oder auch so die Schnitte, habe ich mich dann irgendwie nicht wohl gefühlt, haben irgendwie sich nicht als passend angefühlt, und die Männersachen aber auch genauso. Weil die dann zu schmal geschnitten waren. So Frauensachen zu tailliert, Männersachen zu schmal. Und wenn ich dann große Frauensachen angezogen habe, dann sah das halt auch nicht immer so gut aus. Mein erster modischer Aha-Effekt war so ein, ich kann Sachen selbst kombinieren. Und so, also es war, ich musste nur vorher noch mal so dran denken. Als in der inneren Vorbereitung. So dieses Ding, Ich kann ein T-Shirt und ein Langarm-Shirt kombinieren. Das war auch einer meiner ersten. Und es war schon so ein Durchbruchmoment von so, ich habe Langarm-Shirts und ich habe T-Shirts. Und es ist nicht so ein, ich weiß definitiv, ich habe es nicht jetzt an irgendjemanden gesehen und dachte, Mensch, das könnte ich auch mal machen, sondern es war schon so ein so Moment von, ich könnte das mal kombinieren, was natürlich irgendwie, ich werde es irgendwo schon mal gesehen haben, mäßig, also so, aber es war in dem Moment erstmal so revolutionär. Dachtest du auch mal, man muss natürlich das Langarmshirt natürlich das längere über das kürzere anziehen? Nein. Aber nicht andersrum. Hä? Was? Was? Nein. Wie andersrum? Was bringt es denn, die zu kombinieren, wenn man das andere gar nicht sieht? Ja, eben. Ich hatte natürlich das T-Shirt über das Langarmshirt. Genau, aber was du meinst vorher. Vorher war die so, natürlich klar, ja, das als erstes muss natürlich das kurze T-Shirt kommen und dann muss das längere T-Shirt kommen. Und dann kam irgendwann. Und dann kam der Pulli oder so. Ja. Und dann kam die Jacke und so wurde immer alles etwas länger und dicker. Mhm. Aber man kann es auch andersrum machen. Aber ich hatte auch eine sehr ausführliche, kurzes, also T-Shirt über Langarm-T-Shirt-Phase. Das ist, glaube ich, auch 90er, ne? Nee. Das ist so 2000er. Ja, Anfang, mehr 2000, so Richtung 2000er. Anfang 2000er. Ende 90er. Nee, Anfang 2000er. Ende 90er nicht. Bin ich mir ganz sicher. Das ist wirklich eher so, das ist in den Anfang der 2000er, so 2001 bis 2005 oder so. Hm. Das trägt kein Mensch mehr. Spannend. Ich noch. Naja, schon ab und zu. Das ja, stimmt, du noch. Aber du bist ja kein Mensch. Ach doch, ab und zu taucht das mal auf. Ja, aber nicht mehr so als durchgängiger Stil, sodass man das ganz schön häufig bei allen möglichen Gender-Varietäten irgendwie sieht. Ich glaube, es war damals auch noch praktisch, irgendwie so möglichst viele Lagen über Oberkörper zu tragen und sowas. Das macht schon was aus. Für dich? An sich, ja, genau. Es hat schon was ausgemacht, irgendwie an Sicherheitsgefühl, irgendwie von das so mehrere Lagen, je nachdem. Also es waren schon engere Oberteile und engere Shirts, es waren jetzt nicht ganz weite Sachen. Würde ja auch gehen, irgendwie so richtig weite T-Shirts einfach drüber zu ziehen. Also es waren schon die etwas körperbetonteren Shirts, aber trotzdem war das irgendwie, verändert das ja nochmal so ein bisschen Körpersilhouette und so. Das kam dann, glaube ich, noch dazu. Das war auf jeden Fall großartig. Und so ist das Ding, dadurch nochmal irgendwie Sachen auch nochmal ein bisschen zu reanimieren. Das kann ich eh, also so, das mag ich eh ziemlich gerne, immer mal so Sachen nach 2 Jahren aus dem Kleiderschrank ziehen und wieder tragen. Tja, und irgendwie so ein bisschen keine mehr so einfarbige Sachen gerne unbedruckt. So, das hat sich ziemlich doll durchgezogen über viele Jahre. Also das ist echt mal so eine Ausnahme, war dann eben sowas wie dieses eine Band-T-Shirt zum Beispiel zu tragen. Das war auch so das erste Band-T-Shirt, dass ich irgendwie... Was war das für eine Band oder ist das geheim? Matrix. Das war Matrix. Und es war auch ein sehr schönes T-Shirt. Und es ist mittlerweile aber schon recht kaputt. Ich könnte ein Langarm-Shirt drunter anziehen. Ja, du hattest auch noch dieses Quicksilver-T-Shirt, was du auch sehr getragen hast. Da stand Quicksilver drauf. Mhm. Das habe ich zumindest nicht aktiv gekauft, sondern mal geschenkt bekommen. Aber das mochte ich auch sehr, ja. Genau. Und das sind aber, ja, also so klar... Es gab durchaus auch an meinen Klamotten irgendwelche sichtbaren Mode-Label, aber eben lieber unbedruckt. Einfarbige Flächen. Und da hat sich relativ wenig geändert. Also so, ich mag immer noch einfarbige Sachen. Können auch mal gleichmäßige Muster sein oder sowas, aber so Jeans, schwarze Oberteile, Sneaker. Das ist schon so die... Das meiste. Und also so meine Klamotten sind wieder auch etwas enger geworden. Und sie waren zwischendurch auch weit. So in den letzten Jahren, über die letzten... Was weiß ich... 5, 6 Jahre oder so. Ich meine, zwischendurch schon mal recht weit und sind dann jetzt über die letzten Jahre auch wieder enger geworden. Was auch damit zu tun hatte, dass ich schmaler geworden bin. So, das stimmt. Hat ja dann auch noch durchaus eine Rolle gespielt. Ja. Ja, deutlich, ne? Ja, stimmt. Stimmt, die weite Klamottenphase hat auch mal irgendwann und auch so unter dem Motto so feminin aussehen muss nicht sein oder so. Die hatte ich auch zwischendurch immer mal wieder, glaube ich. Ich habe ja tatsächlich über dieses Feminin. Das ist jetzt auch mehr so chronisch. Das ist chronisch bei mir. Feminin aussehen muss nicht sein. Nicht. Das stimmt ja nicht. Ja. Inzwischen finde ich das ja durchaus wieder interessant, ja. Aber das ist ja dann eine ganz andere Ausgangsbasis. Ja, das stimmt. Ja. Meine Liebe. Ja, ich bin ja, also ich finde ja, also bei mir war ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, so weite Klamotten auch eher so ein Verstecken, aber eher auch so aus so einem Scheitern heraus und eher so ein... Scheitern. Ja, bin einfach total gescheitert an so Femininitätsansprüchen und Weiblichkeitsansprüchen, einfach total gescheitert und da funktioniert halt so weite Klamotten total gut, weil dann war aber nicht aus so einem... ich verweigere mich der Femininität, weil sie von mir verlangt wird, sondern so ein, ich wäre ja gern feminin, aber es wird sowieso nicht von, also es wird sowieso nicht angenommen, dass ich das hinkriege und deswegen erfülle ich halt eher eine Erwartung. Also eigentlich habe ich eher mit den weiten Klamotten eine Erwartung erfüllt an mich als ein, also so ein, du kriegst es ja eh nicht hin und deswegen machst du halt irgendwie, erwartet auch niemand von dir, dass du dich irgendwie feminin kleidest oder irgendwie. Das würde bei dir eh komisch aussehen, so eher so ein Ding. Na, ja, also hängt es ja dann auch mit Selbstbewusstsein dann total in dem Moment zusammen. Auf jeden Fall. Wenn das gerade so einen ordentlichen Knacks irgendwie erlebt hat, dass dann einfach das nicht so leicht ist, dann einfach zu sagen, alles klar, irgendwie, dann suche ich mir jetzt den einen Stil und fülle den total aus von jetzt auf gleich und hab dann total hab mich damit so voll ermächtigt. Ach, so, das ist ja dann doch ein etwas länger währender Prozess. Also so Business-Mode finde ich ja in dem Zusammenhang echt total spannend. Irgendwie bin ich ja schon seit mehreren Jahren in so einer, ab und zu mal in so einer Welt, ist momentan echt auch verdammt viel in so einer Welt, wo ich so oft so Leute treffe, die halt so Business-Sachen anhaben, also oder so, wo ja klar ist, okay, das ist so ein Arbeitskontext hier und dieser Arbeitskontext ist ein Bürokontext und dieser Bürokontext ist auch mit total krassen Kleidercodes irgendwie bestückt und da scheitere ich ja total dran irgendwie, das klappt überhaupt nicht. Das ist wirklich für mich eher, also ich denke da auch ganz viel drüber nach, was kann ich da anziehen, was kann ich nicht anziehen, wie oft kann ich was anziehen, ist auch so ein Ding irgendwie, wenn man da so 5 Tage die Woche hingeht, dann ist es schon so, ich kann jetzt nicht 3 Tage hintereinander den gleichen Pulli anziehen, so, und ich merke halt dann schon, dass ich, es ist echt so, ich beobachte das auch ganz gerne mal so bei meinen Kolleginnen, die haben fast alle wirklich jeden Tag komplett andere Klamotten an. Aber wirklich nicht, also wirklich so, wo ich denke, so, wow, wie groß ist der ein Kleiderschrank irgendwie, weil die haben wirklich echt so, also auch wirklich so vom Stil her so, ne? Ein Tag Rock, nächsten Tag Jeans mit Karohemd. So. Ein Tag so Rock mit Bluse, nächsten Tag Jeans mit Karohemd oder so. Also wirklich so richtig eine richtig große Bandbreite an so modischen Stilen, die halt gerade alle so irgendwie in sind. Alle und auch für mich auch, also von außen irgendwie immer in so einer Mode, in so einem Modebrei irgendwie, also noch, wo ich noch nicht mal groß individuelle Unterschiede feststellen kann. Also wo das wirklich, also das, die sehen alle gleich aus eigentlich, finde ich. Also die unterscheiden sich stilistisch jetzt auch nicht großartig voneinander so. Und da, die haben dann auch immer alle so ganz unterschiedliche Sachen an und das sieht dann mal alles so ganz hübsch und adrett aus und ich immer da so dazwischen mit meinem Kapuzenpulli und meiner Jeans. So und das ist schon, dann habe ich schon gemerkt, so, oh Gott, irgendwie Druck, ja. Wie tauche ich da jetzt auf? Und dann habe ich halt irgendwann gedacht, also okay, altes Thema, so, ich werde es nicht erfüllen, so, ich kann es nicht. Ich mag sowas auch gar nicht anziehen, irgendwie, also finde ich irgendwie so, ich würde mich in sowas überhaupt nicht wohlfühlen, in so Flatterblüßchen irgendwie. Und diese modische Spannbreite, die halt irgendwie so an den Tag legen, so fast alle meiner Kolleginnen, also ich möchte jetzt nicht jede einzelne irgendwie, also wenn ich so an meine Kollegin so als Menge denke, dann sieht das für mich wenigstens so ein Bild irgendwie. Und das kann ich eh nicht erfüllen, so dieses diese Spannbreite, die da irgendwie so präsentiert wird, so modisch. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ich guck mal, was die Jungs so anhaben. Und da ist irgendwie schon deutlich, also wirklich deutlich entspannterer Look irgendwie und ein deutlich mehr irgendwie so ein unschickerer Look, also mit irgendwie eben irgendwelchen T-Shirts oder irgendwie so Sneaker oder so Jeans und Sneaker und irgendein, vielleicht noch ein nettes Hemd oder irgendwie eine, oder halt T-Shirt oder sowas oder ein Pulli. Und dann auch durchaus gerne mal irgendwie 2 Tage oder sogar 3 Tage hintereinander mal der gleiche Pulli so. Und dann dachte ich so, okay, das ist irgendwie sowas, damit komme ich irgendwie besser klar, irgendwie so vom Style her so. Und das, ich merke schon, dass ich irgendwie, wenn ich dann so unruhig werde, und das werde ich halt auch tatsächlich irgendwie, wenn ich so mit diesem Büroalltag konfrontiert werde, so was Klamotten angeht, dann denke ich halt schon dann immer wieder, dann gucke ich mir immer mal lieber eher so die Männer an und dann bin ich irgendwie beruhigter. Also da weiß ich, okay, da gibt es ja so die Anzugträger und dann gibt es aber auch ganz viele, die sind halt einfach so Jeans, Pulli, T-Shirt irgendwie. Und meine Jeans und meine Pullis und meine T-Shirts sind andere, nämlich nicht Männerpullis und Männer-T-Shirts und Männer-Jeans, sondern es sind halt schon irgendwie so die in der Frauenabteilung gekauften. Aber es ist halt mehr so dieser Jeans- und Pulli-Style und nicht so der Blüschen- Röckchen-Style, so. Und das, ja. Hadern mit dem Business-Outfit. Nee, du hast Blüschen gesagt. Ja, schrecklich. Hasse Blusen. Blusen sind das Schlimmste. Teufelszeug. Blusen, ne. Ja, ich habe irgendwie so ein Blusending am Laufen. Ich mag Blusen nicht. Ich finde das Wort doof und es ist so eine Anforderung. Irgendwie so was, es hat so was, das klingt so nach Konfirmation, wo ich mein ganzes Leben noch nie bei einer war. Eine Freundin hat mal das Wort Mädchenhemd vorgeschlagen und das fand ich sehr schön. Oder Frauenhemd. Vielleicht. Oder Damenhemd. Damenhemd. Damenhemd. Klingt auch doof, aber Frauenhemd. Mädchenhemd oder. Also alles ist besser als Bluse. Niemand kann das so schön abfällig sagen. Du mal hier. Ich habe auch so ganz spezielle Qualitäten. Wie ist denn das irgendwie bei dir so im Büro? Also so du als Studi-Hilfskraft, ist das ein bisschen so egal, wie du da hinkommst? Oder hast du da auch so Gedanken manchmal so? Wie tauchst du da auf? Oder ist das irgendwie... Also Gedanken mache ich mir auf jeden Fall. Ich habe es ja ein paar Mal versucht, irgendwie mit dem That's Gay Pulli dort irgendwie zu arbeiten. Ah ja. So ein paar Tage. Und es hat mich aber auch echt so ein bisschen zu sehr beschäftigt irgendwie. Ob die Leute das... Aber ist niemand irgendwie... Nee. Hat dich darauf angesprochen? Oder? Nee, aber ich habe es auch wirklich jetzt nicht so... War schon sehr bedacht darauf, dass das jetzt auch... nicht ständig sichtbar ist oder so. Das ist auch, also von der Raum- und Sitzanordnung her wäre das eh so gewesen. Ich meine, ich hatte dann dieser Aufdruck That's Gay ist irgendwie dann auf dem Rücken des Kapuzenpullis gewesen oder ist einfach noch. Und wenn ich dann auf so einem Schreibtischstuhl sitze, dann sieht man es ja einfach nicht. Ja. Aber ich habe auch gemerkt, dass mich das einfach zu sehr stresst. Aber also es gibt jetzt nicht wirklich Sachen, die ich jetzt nur dafür anziehen würde oder dafür nicht, weil es ist einfach ja auch nicht so mein wirklicher, es ist ja kein Arbeitsvolljob-Kontext, sondern es ist halt eben studentische Hilfskraft. Und dadurch, dass ich jetzt noch nicht mal irgendwie groß, ich komme ja noch nicht mal wirklich groß mit Menschen in Kontakt in dem Sinne, dass ich jetzt Kunden oder Kundinnen irgendwie da irgendwie einen Kontakt hätte und deswegen mir noch Gedanken über Aussehen oder Klamotten machen müsste. Und das, also es ist eher schon so ein Wohlfühl-Ding, womit fühle ich mich wohl. Und es kann dann schon manchmal sein, dass ich dann irgendwie denke, so, oh nee, das möchte ich da jetzt aber gerade nicht anziehen. Aber ja, also so, es ist, ich brauche mir nicht so viele Gedanken machen, weil ich weiß, ich werde nicht so groß dran gemessen. Also habe da genauso meine zerfetzte Wolljacke irgendwie an. Deine zerfetzte Wolljacke? Ja, die mit dem ausgefransten Ärmeln und die schon so aussehen, als ob da schon Motten irgendwie Pfannkuchen gefressen hätten. Ah nee, Motten sehen anders aus. Ja, ich war. Nein, wir haben keine Motten. Aktuell. Gerade. Keine Sorgen. Ich glaube, hier ist niemand besorgt. Macht sich niemand Sorgen außer dir. Keine Sorge, Jörg, es sind keine Motten da. Okay, okay. Es sieht nur so aus, mein Ärmel. Es ist ja ganz so angefressen, aber es hätte auch. Nee, könnte auch ein Hund dran gerissen haben. Mhm. Oder eine wilde Katze. Wilde Katze war es wahrscheinlich. Mhm. So, und es ist. Ich sehe an den Leuten, die da irgendwie festarbeiten, auch eine sehr breite Range von irgendwie Klamotte. So, es ist eher Ausnahme, dass Leute mal so ein bisschen business-outfittiger rumlaufen. Bei denen man dann auch weiß, okay, sie müssen vielleicht auch gerade ein bisschen repräsentablere Aufgaben erfüllen. An dem Tag vielleicht auch manchmal, man sieht den meistens auch schon an, so, oh, heute könnte ein wichtiger Termin sein, weil sie dann irgendwie einen Anzug anhaben. Jeans und Hemd oder so. Also ich spüre da keinen Druck oder so. Eingefallen. Ah! Jetzt hatten wir unsere Haare noch gar nicht. Unsere Haare? Hatten wir noch gar nicht. Aber. Kinnlang. Unterschiedlich lang. Oben vielleicht so daumenlang. So den Seiten und hinten kürzer werdend. Von circa, oh, leider schon viel zu lang, etwa 1 Zentimeter. Das müsste viel kürzer sein. Na, du hast halt ausrasiert. Du kannst ja sagen, dass du ausrasierte. Also ich hätte gerne ausrasierte Haare, aber sie wachsen immer so schnell. Und dann habe ich eine lange Seiten. Hä? Oben. Es ist so eine Art Iro, ohne den hinteren Teil. Und der hängt zu einer Seite runter. Ja. Und geht etwa bis zum Ohr. Vorne, hinten nicht. Ein links gekippter Locken-Iro. Genau. Halber Locken-Iro. Links gekippter halber Locken-Iro. Ohne hinten und hinten kürzer. Schon klar. Ne, kann man sich gut vorstellen. Ja. Und je nachdem, wie regnerisch es draußen ist, habe ich mehr Locken oder weniger. Oder viele, viele Locken oder weniger viele Locken. Und ich habe auch immer irgendwelche Styling-Produkte drin. Also so ganz ohne. Es ist sehr schwierig, vor allem wenn sie frisch gewaschen werden. Ja, ich habe das manchmal gemacht, ne? Ich habe meine Haare nicht gestylt. Und haben sie so ein wuscheliges Ding auf meinem Kopf gemacht, das irgendwie nach oben abstand. Das passte halt irgendwie überhaupt nicht in den aktuellen modischen Blick. Ich war so völlig ohnehin, ich muss dann doch wieder was reintun. Das hat mich so ein bisschen schockiert. Dass, also bei Haaren bin ich echt hoffnungslos. Was bin ich denn da hoffnungslos? Konform. Nee, konform ist nur auch wieder das Falsche. Ich glaube, konform sind die Haare jetzt nicht ganz, aber. Das ist dir wichtig. Also so, ne? Das ist halt irgendwie eine wichtige. Es ist ein wichtiges Stilding für dich, ja. Die Haare. Könnte vielleicht damit zu tun haben, dass deine Haare ja eher eine ungewöhnlich viele Locken sind und dadurch irgendwie auch wahrscheinlich auch schon immer ein Thema waren, so die Haare. Ja. Und dann ist das natürlich auch ein wichtiges. So ein wichtiger Teil, der halt irgendwie dann irgendwie aussehen muss. So. Ja. Gibt bestimmt andere Leute, die haben halt, also Haare ist glaube ich sowieso immer ein dickes Ding, aber ich glaube, wenn man so ungewöhnliche Haare hat wie du, wo das immer ein Thema ist, das ganze Leben lang schon irgendwie so die Locken so, dann könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht nochmal eine ganz besondere Auswirkung hat auf wie sehen die jetzt aus? Ja, krass, ne? Also was ich so krass fand, war, dann habe ich irgendwie da halt nichts reingetan und fand es total hässlich. Und das ist ja schon scheiße, wenn man sich selbst so ohne irgendwelche Styling-Produkte total hässlich findet. Das ist das sollte ja nicht so sein. Fand ich nicht gut. An dem Punkt kam ich auch lustigerweise vor einigen Tagen auch zu dieses Ding von, boah, irgendwie kann es angehen, dass ich jetzt irgendwie das überhaupt, dass es nicht auch mal ohne geht und habe dann auch festgestellt, naja, es geht schon auch noch ohne, nur die Kombination von irgendwie echt so frisch gewaschenen Haaren, das ist schwierig, da sind sie sehr fluffig. Ja, und was an den Haaren jetzt gerade, also ich merke, glaube ich, an dieser Haarlänge, dass die sehr feminin aussehen und dass ich das auch gespiegelt bekomme. Also Haare machen ja eh total viel aus, was so Passing angeht, oder als dieses oder jenes oder sonstiges Geschlecht gelesen werden. Das wiederum finde ich jetzt nicht so schlimm. Also da bin ich jetzt nicht so, oh Gott, ich werde die ganze Zeit falsch gelesen oder ja, halt auch eh immer falsch gelesen. Es liegt aber nicht daran, dass deine Haare jetzt was erreicht haben, dass die feminin gelesen werden, sondern es einfach auch gerade die Mode, die Frisurmode gibt einfach, ja, die genau. Von Frauen sehr viel TM, Frauen-TM. Frauen-TM. Frauen-Schwarzmänner, was? So, also auch so dieses so ein bisschen in 20er Jahre irgendwie übergehende, irgendwie längere Oberhaare, also so zur Seite wachsen zu lassen. Weiter Seitenscheitel. Und irgendwie Nackenseiten ausrasiert oder sowas. Und da wird halt dann auch, wird halt irgendwie so auf den ersten Blick wird natürlich nicht geguckt, ob du da jetzt, ob das sich bei dir nochmal irgendwie so ein bisschen anders gestaltet, ob da die Verhältnisse von Seite und Oberhaare irgendwie nochmal massiver sind oder sowas, sondern das reicht dann wahrscheinlich schon an Blick, dass es irgendwie in diese. Hatte ich auch noch vorher gar nicht so dran gedacht, aber jetzt, wo du das eben so gesagt hattest, drehen wir das so viel über den Haaren. Fällt mir nämlich gerade an, wir hatten das ja neulich, Stefan und ich, uns ist das neulich aufgefallen, Kindhaare. Und zwar ist es tatsächlich so, dass ich weiß, dass in meiner Kindheit, also ich hatte kurze Haare als Kind und ich war nicht, bei weitem nicht die Einzige, die als Mädchen kurze Haare hatte. Sondern ich würde sagen, also ich war Kind in den 80ern und Anfang der 90er und in der Zeit Osten, vielleicht noch muss dazu sagen. Und ich würde sagen, Haarlängenverhältnis 50-50. Es gab die mit den langen Haaren und es gab die mit den kurzen Haaren. Und es war nicht ungewöhnlich, kurze Haare zu haben. Überhaupt nicht ungewöhnlich. Und heute ist es echt so, dass alle Mädchen, die wir so kennen, die so halt immer so in dem Alter von dem Kind sind, die haben alle lange Haare. Mindestens halblang, mindestens. Also mindestens schulterlang oder halblang, aber irgendwie lang. Mhm. Also so eine Langhaarfrisur, wo auch klar ist, die können jetzt auch noch wachsen oder so. Also keine Kurzhaarfrisuren. Während die Jungs eine ganz große Spannbreite von ganz kurz bis richtig lang haben an den Haaren, während in meiner Kindheit die Jungs eigentlich immer kurze Haare hatten. Da gab es überhaupt nicht, dass ein Junge mal lange Haare hatte oder längere Haare hatte, sondern die waren immer alle ziemlich kurz geschnitten. Das fand ich total, fand ich echt total interessant, wie sich die Mädchen haben echt, da hat sich so die Varianz, was so sein darf und was so okay ist, irgendwie so total verschoben geschlechtlich. Fand ich sehr interessant. Irgendwie. Und ich war neulich in so einem Mädchenzentrum und habe da dann auch nochmal, also weil ich auch, also das Kind ist ja männlich, also Junge, und das ist ja männlich, es ist dann so, dass da, also das wird schon auch damit zu tun haben, dass wir eher, also der hat halt eher Kontakt zu Jungs näher und wir haben auch neulich mal festgestellt, dass wir irgendwie immer die Jungsnamen immer filmen, also dass wir so auf dem Klassenfoto irgendwie die Jungs irgendwie eigentlich alle erkennen und die Mädchen wissen wir nicht so genau, wie die alle heißen und so, also es ist schon sehr dezent. Er hat Freunde. Ja, ich wollte jetzt nicht, dass so, also nicht ausschließlich, aber schon tendenziell sehe ich eher Jungs, weil die Jungs kommen öfter zu Besuch oder so, oder man sieht, also so, der hat einfach so mehr Kontakt zu denen und deswegen habe ich sowas, so Jungsmode und Jungshaarmode und wie die, deren Style und so, da habe ich einfach ein viel aktuelleres Bild, so. Und neulich war ich halt in so einem Mädchenzentrum und da waren halt auch so Mädchen von irgendwie so 3 bis 17 oder so. Und die meisten waren halt irgendwie so frühpubertär, vor bis frühpubertär. Und da fand ich das halt ganz spannend, mir das mal so anzugucken, was die so anhaben und wie die so rumrennen und was die so für Frisuren haben und so. Und das war schon echt auffällig. Die hatten auch alle lange Haare. Alle irgendwie. Und das war schon echt krass, fand ich irgendwie so. Und dann gab es so ein Alien dazwischen. So. Aber das war halt auch klar, du bist ja Alien. So. Aber dann schon so Alien, dass einfach so klar war, okay, du bist einfach so draußen aus allem, so dass es halt irgendwie klar ist, okay, da ist einfach keine Range, sondern es gibt halt so lange Haare, lange Haare, lange Haare ist da irgendwie so. Und dann gibt es so Alien. Okay. Und das war's. Das fand ich schon echt heftig. Hm. So an was geht und was geht nicht. Hm. Weil ich wäre bestimmt nicht auf die Idee gekommen, mir die Haare abzuschneiden als Kind, wenn das nicht einfach so total selbstverständlich gewesen wäre, dass das geht. Also für mich war das schon noch was Besonderes, mir in, das war auch so dritte Klasse oder so, dass ich kurze Haare haben wollte, aber es war eben, ich wusste, ich war nicht die Einzige. Es war zwar schon irgendwie was eher Ungewöhnliches, aber also so, mir fallen zumindest auch so spontan irgendwie zwei irgendwie ein, die auch kurze Haarfrisuren hatten. Also klar, auch in irgendwie in unterschiedlichen Ausführungen, weil es gibt ja auch einfach auch sehr unterschiedliche Kurzhaarfrisuren. Mhm. Aber so, es war auf jeden Fall nicht so dieses, gibt es einfach gar nicht. Ist also die Frage, du bist ja ein bisschen jünger, ne? Ob das schon der Anfang war von so einem, das geht dann nicht mehr, ob das sozusagen eine Verschiebung schon sich angedeutet hat. Wer weiß. In den Jahren, dass so, dass so weniger wurde. Wie ist denn das bei dir gewesen? Mit dem Keine Ahnung, leider. Also ich hatte lange Haare, aber ich weiß nicht, was die anderen hatten. Da können wir jetzt keine Studie draus machen, ne? Ich hätte so gerne so signifikante Aussagen getroffen. Ich auch drei könnten wir ruhig. Ja. Ich hatte einen Freund, der hatte auch lange Haare. So schöne lange Haare. Aber aus uns kann man auch tatsächlich keine Studie machen. Tut mir leid. Vielleicht ist es auch so ein Ost-West-Ding. Keine Ahnung. Oder ja, ist es bestimmt auch. Ja. Da wird ja noch ganz viel anderes dazu kommen. Ja, irgendwie Klasse oder sowas. Ja. Aber diese Range, also gerade die Jungen mit ihren mit den langen Haaren, was gerade wirklich großer Trend ist, das gab's nicht. Das gab's einfach nicht. Also das ist schon einfach, das ist in meiner Kindheit sind Jungen mit langen Haaren nicht vorgekommen. Oh, ich muss gerade an Fukuhilas denken. Oh. Hör auf, Steph. Denk einfach nicht mehr daran. Aber das ist halt so dann so ein Mittelding von so, das war dann halt eben so 80er, 90er bis in die 90er hinein. Also, und dann jetzt auch immer mal wieder anscheinend. So ist ja ein, war ja dann zumindest auch für Jungs und Männer irgendwie ein hinten lang, stimmt. Also eine Art von Langhaarfrisur ohne dann irgendwie, dass sich damit auseinandersetzen zu müssen, jetzt ein Mädchen zu sein, weil sie dann eben, oder auch nur so eine lange Strähne zu haben, so irgendwie so aller. Das hatte ich Kursänger. Auch. also so irgendwie das so. Meinst du, dass das halt eine erlaubte, ja genau. Oder dass das irgendwie so noch so eine erlaubte, Langhaar Ausschweifung gab. Und jetzt ist es, finde ich, aber auch doch sehr auffällig, dass es so, dass Jungs auch lange Haare haben können. Ja. Liegt vielleicht auch an den Fußballern, die dürfen auch lange haben. Darüber bin ich übrigens zu der Fukuhila-Frisur gekommen. Ich dachte erst so, heutzutage irgendwie auch Fußballer irgendwie viel mit längeren Haaren, die dann auch so diese schicken Haargummis immer tragen während dann spielen. Haarreifen und sowas, ne? Auch. Ja, aber meistens sind es mehr so Gummis. Mhm. Schwarze Gummis, ja. Möglichst grob. Ja, habe ich noch nicht mal gesehen. Wie? Live oder? Nee, im Fernsehen. Zum Kaufen? Aus dem Fernsehen. Was, Fernsehen? Du hast Fernsehen geguckt? Was? Ja, in so einer Kneipe habe ich so einen Fußballer gesehen. Und der hatte so lange Haare und dann so ein Gummi um den Kopf. Und darüber dachte ich dann, naja, das gab's, aber dann war es früher eben beim Fußball auch schon Fukuhila. Stimmt. Oh, nein. Ja, und dann habe ich, schlimm, lasst uns das Thema ändern. Ja, wechseln. Bleiben wieder zu planen. Ändern, nicht sofort ändern, nur ein bisschen wechseln. Also jetzt unterhalten wir uns mal über Essen. Boah, das ist ganz schön geschockt mit dem Foto. Ja, jetzt. Ich mach mal kurz das Fenster. Nee, bitte nicht. Echt, nur ganz kurz? Nur ein bisschen frische Luft, denn sonst werden wir so müde. Ich friere so. Schnell. Eine Minute. Okay, eine Minute. Und go. Okay. Ist gerade 10 geworden, ne? Ja. Kann ich noch einen Tee haben? Ja. Bitte. Mein Leben bibbert schon. Das bibbert schon, ja. Das war jetzt aber laut. Ja, aber damit konnte ich gleich die Stille etwas überpoltern. Ist auch ein bisschen heißen Tee. Ach ja, das nett. Aber du, Marlene, hast erzählt, dass das Kind auch gleich als Mädchen mal gelesen wurde, oder? Nee, das war nicht ich, das war Steffi. Ach so. Okay. Also, ja. Dazu muss man auch sagen, dass irgendwie das Kind sich auch entschieden hat, jetzt gerade die Haare wachsen zu lassen. Ja. Aber jetzt noch nicht so tierisch lange Haare hat. Nee, es war eher so die Kombination, das finde ich auch immer sehr lustig, der Winter, dass er hatte eine Mütze auf. Ah, und okay. Da guckten halt dann viele Haare raus. Das heißt, es war einfach klar, es werden etwas längere Haare sein. Mhm. Und wurde dann, also so, wenn ich das richtig verstanden habe, dann wurde er von einer älteren Dame dann als Mädchen gelesen. Wobei der Style, also der Klamottenstil jetzt von ihm nicht sehr feminin ist. Hm. Weißt du, das mit dem Geschlecht und dem Lesen, das ist ja auch immer so ein bisschen beliebig. Ja. So eine ganze. Also es ist, also man könnte ja auch jetzt, gibt ja vielleicht Leute, die hören das jetzt zum ersten Mal und denken, dieses Kind, das ist bestimmt so total genderqueer oder so und hat immer so voll viel Rosa an und so und durchbricht so die Maßstäbe, so. Der geschlechtlichen Maßstäbe und so. Und, aber er ist toll. Ja, aber das ja, ist halt sehr schön. Wir mögen ihn trotzdem, auch wenn er nicht genderqueer ist. Genau, nicht genderqueer ist. Nein, aber bei ihm fällt mir jetzt dann doch noch ein, dass der jetzt gerade so, also der wird jetzt 9, jetzt fängt er gerade so an, sich selbst auch einen Stil auszusuchen und sich selbst Klamotten auszusuchen. Und okay, ein Highlight finde ich ja. Ach so, Mist. Also, ihr achtet nicht drauf. Reicht doch aber auch. So, ein Highlight? Ein Highlight finde ich von den Sachen, die er sich ausgesucht hat, ist dieses T-Shirt mit dem Tiger mit der Wollmütze drauf. Ein schreiender Tiger, ein brüllender Tigerkopf mit einer Wollmütze. Super. Mit so, die so über die Ohren lappt und dann noch so Kordeln. Voll gut. Daran hat. Das gefällt mir gut. Als Aufdruck. So sein Statement. Schreiner Tiger mit Wollmütze. Tja. Also, zum Thema Mode. Hat mich der Gedanke über die letzten Monate auch immer wieder begleitet und sich verstärkt, dass ich interessant finde, wie schnelllebig das sein kann. Also so die Vergänglichkeit von Mode. Und zwar so, dass ich mich immer wieder so, also so, ich lebe an einem Ort, an dem ich sehr dolle Moden sehe, die eben auch sehr, also ja, die sich auch sehr geballt anfühlen. Und auch weiß, dass es auf einmal so stärker wird. Also irgendwie so ein, naja, es gibt immer schon so eine Menschengruppe und davon sehen ein paar so und ein paar so aus oder sowas, aber dass dann eben so die jungen Hippen offensichtlich auch finanziell gut situierten Menschen sich einfach auch viel dann so im Karoviertel rumtreiben. Teilweise nicht unbedingt dort wohnen, aber rumtreiben. Und damit schon so eine sehr sichtbare Mode irgendwie produzieren. Was ja auch noch unterstützt wird von Klamottenläden, die es dann im Karoviertel gibt und so. Und ich merke dann, dass es mir wirklich schwerfällt, mich daran zu erinnern, was die Leute in den Jahren davor anhatten. Weil es gab natürlich dann schon immer die jungen, schicken Leute, die irgendwo rumgelaufen sind, wenn es halt vorher nicht so stark Karoviertel war, dann war es vielleicht stärker Schanze und sowas, aber trotzdem so diese Idee von so, wie sahen denn die Leute aus, bevor sie den Stil getragen haben, den sie jetzt tragen? Mhm. Weil das sind teilweise ja dann auch irgendwie N20er oder, also so, das zieht sich ja, das ist jetzt nicht nur ein Ding von Jugendlichen irgendwie, was so aktuelle Moden angeht, sondern das geht ja auch ziemlich weit von 10 bis 50 oder so. Also so irgendwie gefühlt hat, können sich diese Moden irgendwie relativ viele Leute aneignen. Und oder so, was so die Altersrange angeht. Und dann frage ich mich immer so, was haben sie denn vorher getragen? Wie sahen denn die Typen aus mit den engen Jeans und dem Flanellkarohemd und dem Vollbart, den sie sich haben wachsen lassen vor 2 Jahren? Wie sahen die aus? Die hatten so V-Ausschnitt-Strickjacken an. Tief geknöpfte V-Ausschnitt, die V-förmig. Vor 2 Jahren? Ja, ich glaube, das ist so 2 Jahre her, dieser Stil, dieser Strickjackenstil. Aber so feine, feiner Strick. So dünne Strickjacken mit V-Ausschnitt, ganz tief geknöpft. Schrecklich. Also das finde ich aber ganz spannend. Also, und ich merke halt, dass es mir aber manchmal schwerfällt, mich so daran zu erinnern. Ja. Dann denke ich mir so krass, wie das so ausradiert und ersetzt wird. Ja. Einfach so von, also wie das funktioniert, ich könnte, ja. Und das ist aber dann so massiv da für mich, es ist sehr sichtbar. Spannend. Und was ich daran total spannend finde, ist, wie das sich dann auch so in den guten Geschmack einnistet sozusagen. Also gerade jetzt mit diesen Hipster-Hosen hatte ich das ja, ne? Dass ich die irgendwie, ich fand die so ätzend die ganze Zeit. Und fand die immer so lächerlich und so. Und dann habe ich mir dann doch eine gekauft, weil ich dann plötzlich dachte so, dann habe ich sie anprobiert, dann sah es doch nicht so blöd aus. Das hat mich auch irritiert tatsächlich, weil es eigentlich klar war, dass ich diese Mode irgendwie nicht attraktiv finde oder nicht spannend finde oder so. Und dann war das offensichtlich so massiv immer da, dass es dann doch plötzlich ging. Also dass sich der eigene Geschmack so dem Mainstream angepasst hat. Wie schlimm. Ja. Oh, also bitte sehr. Aber das fand ich auch, was du vorhin meintest, das fand ich auch sehr spannend. Wir waren jetzt gestern zufällig in der Innenstadt, in der Hamburger Innenstadt, und waren bei Urban Outfitters, ne? Mhm. Was, glaube ich, so ein Hipsterladen ist, ne? Ja. Und mir ist das schon länger passiert und da auch wieder, ich persönlich finde diese Stiefel, die gerade sehr viel getragen werden, die finde ich total cool. Also diese etwas, halt nicht so Stahlkappenstiefel, sondern die sehen etwas feiner aus, also etwas schmaler und etwas platter, aber sind halt auch eher hoch und werden geschnürt und so, und ich finde die total schön. Und habe dann mich halt immer mal umgeguckt, wo es die so gibt, und die sind einfach tierisch teuer. Also die gehen irgendwie ab 200 Euro aufwärts. Und das finde ich krass. Und diese Hose, die ich mir gekauft hatte, die war auch echt teuer. Und dann habe ich irgendwie, was weiß ich, wenn ich so an die aktuelle, also da, wo ich arbeite, kriege ich auch echt viel Mode zu sehen. Und so das, was gerade so total in ist, so, was weiß ich, so an Männermode, eben diese Hosen und dann diese dicken Pullis mit so riesigen Kragen oder sowas, die sind so schweineteuer, die Sachen. Das ist so krass, was man da irgendwie für Geld ausgeben muss. Oder diese Tücher, die man sich um den Hals wickelt, so. Ich dachte auch so, also das ist ja auch schon länger jetzt Mode irgendwie, auch egal zu welcher Jahreszeit, sich so Tücher um den Hals wickeln und dann auch je nachdem, was so modisch ist, gerade irgendwie so total überwältigend, fette Tücher, die einfach so wie bei den Pullis irgendwie so einen enormen Kragen irgendwie ergeben oder ein bisschen luftiger, schmaler sind und so. Aber ich dachte so, naja, eigentlich ist es natürlich irgendwie praktisch, einfach so ein Tuch irgendwie auch immer zu tragen. Gerade ich habe so chronische Nackenprobleme und sowas, das wäre schlau, einfach auch ein Tuch zu tragen. Und die sind aber auch unglaublich teuer, diese Tücher. Nein, Mode, das, was gerade Mode ist, ist teuer. Das, was gerade ist. Ist krass. Das ist krass. Ja, okay, das ist krass, ja. Nee, mir ist das irgendwie echt, mir ist das jetzt gerade so aufgefallen. Das ist halt so einfach das, was überall getragen wird und was so total in ist und so, dass das aber voraussetzt, dass du echt Kohle ausgibst dafür. Mhm. Das ist ja die Idee von Mode, ne? Was modisch ist, ist halt das, was gerade am meisten gekauft wird. Weil es haben ja alle. Und das, was am meisten gekauft wird, ist halt das, was womit auch gerade am meisten Geld gemacht wird. Und aber ich finde gerade bei dem jetzt, oder ich kann da jetzt inzwischen mehr differenzieren als früher oder so. Also normalerweise habe ich das immer so gesehen, dass es irgendwie so eine Mode gibt und das gibt es in teuer und dann gibt es das noch bei H&M. Und da können sich das alle holen und das sieht genauso aus und kostet irgendwie ein Fünftel davon. Und ich habe aber das Gefühl, dass es diese extrem krassen Sachen bei H&M zum Beispiel gar nicht gibt. Also das muss schon, das sind dann wahrscheinlich auch bestimmte Materialien, ohne die das nicht so krass aussehen würde oder ohne die das nicht so richtig aussehen würde. Und für die muss man einfach Geld bezahlen. Die gibt es dann halt irgendwie nicht mehr in der günstigen Variante. Also ich habe schon das Gefühl, dass so einige Auswüchse von diesem Hipster-Style echt einfach und erkennbare Auswüchse echt einfach nur in wirklich richtig teuer zu kriegen. Und da spielen die Marken dann wiederum eine größere Rolle. Also dass es halt dann nicht einfach nur der Stil ist, sondern dass irgendwie das so eng mit einer Marke verknüpft ist, dass es nicht ohne weiteres von H&M irgendwie so reproduziert werden kann. Wobei ich mich auch frage, vielleicht stimmt das auch gar nicht. Ja. Vielleicht ist das alles doch genau so irgendwie bei H&M. Ja. Und ich weiß es nicht. Ich habe da nicht nachgeguckt. Also ich war jetzt in den letzten Monaten nicht so bei H&M unterwegs, dass ich mir so einen ganz groben Überblick verschafft habe, weil ich denke, das ist auch alles so breit geworden, dass ich mir sicher bin, dass es da auch alles irgendwie gibt. Ich würde auch nochmal sagen, dass wir natürlich auch einen ganz engen Ausschnitt von Bevölkerung sehen, durch die Kreise, in denen wir uns bewegen, an den Orten, an denen wir sind und so. Also Hamburg ist so eine große Stadt, also selbst wenn man jetzt mal noch nicht mal dieses Stadt-Land-Ding aufmacht, sondern wirklich nur so ein Großstadt- Ding und dann verschiedene Viertel, verschiedene Lebensstile, verschiedene Alttäge und sowas alles. Also da gibt es ja schon, also Schicht ist da ja auch ein ganz großes Thema. Da sehen wir ja einen ganz engen, also wirklich einen ganz winzigen Ausschnitt davon. Und dass da vielleicht eher so die teureren Stile, also allein, dass wir Hipster als sowas wahnsinnig Massives wahrnehmen. Ich glaube, wenn man das über so einen aktuellen Bevölkerungsschnitt legt, dann ist das keine große Menge an Leuten, aber die sind halt hier alle so und treffen sich halt hier alle so und deswegen nehmen wir das so wahr mit dem auch, dass ich glaube schon, dass da irgendwie ziemlich viel Kohle reingesteckt wird und so und gerade, also man muss ja möglichst nicht so aussehen, als wenn es viel Kohle gekostet hat, aber es hat halt viel davon wahrscheinlich viel gekostet. Aber das ist halt auch eine bestimmte Szene oder so eine bestimmte Gruppe von Leuten, so das wird da schon nochmal eine große Rolle spielen, denke ich so. Wenn man jetzt mal so mit dem Bus irgendwo hinfährt und sich da mal die Leute anguckt, die da so einsteigen und so, da sieht das schon nochmal anders aus. Und das ist wahrscheinlich auch irgendwie global gleichgeschalteter. Also dass eben so dass es das dann eben auch genauso zur gleichen Zeit in New York auch gibt. Was dann genauso von irgendwie den etwas besser betuchten Leuten da getragen wird. Ich dachte, Hamburg, also Deutschland ist schon, oder Hamburg ist schon ein bisschen hinterher. Nee, Hamburg ist, glaube ich, tendenziell eher nicht hinterher. Ja. Berlin ist hinterher. Echt? Also eigentlich, also das wird sich vielleicht ein bisschen geändert haben in den letzten Jahren, aber eigentlich war es schon immer so, Hamburg ist eher gut angezogen. Also ich habe jetzt gerade Anführungsstriche gezeigt. Nee, ich dachte jetzt so, was so Modestile angeht, dachte ich, hängt Deutschland schon hinterher, irgendwie ein, zwei Jahre oder so hinter. Achso, ja, also ja, so im Vergleich zu Skandinavien zum Beispiel oder sowas, oder, ja, das stimmt. Oder ja, also Italien oder sowas. Ja, das stimmt. Also wenn ich mal irgendwie länger mich in Skandinavien aufgehalten habe, um irgendwie Stile wahrzunehmen, also auffällig war tatsächlich dieses Ding mit eine bestimmte Hosenmode, ich war dieses Jahr in Oslo und ich habe da so eine bestimmte Hosenmode gesehen und diese Hosenmode, die hatte ich in Hamburg noch nicht wahrgenommen. Aber jetzt nehme ich die total massiv wahr. Also so ein halbes Jahr Verspätung. Wir müssen irgendwie jetzt auch den queeren Aspekt da wieder reinbringen. Ne? So stimmt, das sind wir so ein blöder Mode-Podcast. Also ich könnte kurz zu diesem Vintage-Ding irgendwie, da hatte ich zumindest ja mal vor mittlerweile 2 Jahren oder so fast, wollte ich mir neue Schuhe irgendwie zulegen, irgendwelche auf Sneaker, Treter oder sowas und habe dann ein ganz tolles Paar gefunden, was mir irgendwie sehr gut gefallen hat vom Aussehen her und passte super und so. Passte nicht super, weil es gab es nämlich nicht in der richtigen Größe. Das ist schon 2 Jahre her. Ja, ungefähr. Es ist auch so ein bisschen egal, aber es ist halt schon so ein bisschen, es ist schon ein bisschen länger her. Ja. Und das Ding war, dass diese Schuhe schon echt total durch waren. Also die sahen aus, als ob sie, ich weiß nicht, ob das Stil sollte vielleicht sein, ein Jahr lang auf der Ölplattform irgendwie getragen oder in der Autowerkstatt oder sowas. Das ist halt echt so ein bisschen so ein Materialienmix mit irgendwelchen aufgeschrabbelten Stoff und schwarz verschmierten Teilen und sowas. Das sah in sich halt gut aus, aber ich habe wirklich gemerkt, dass es sich in mir ganz doll sträubte, für etwas viel Geld auszugeben, was so was dann irgendwie absichtlich so benutzt aussieht. Und auch, also so, das hat mich, fand ich als kapitalistische Logik oder sowas, dass ich, da fand ich das nicht gut. Aber und sowas passiert mir nicht so oft. Also es ist halt schon irgendwie, ich hatte mich dann irgendwie so, hatte dann gedacht, naja, vielleicht finde ich das irgendwo nochmal irgendwie günstiger, weil aber so viel Geld für irgendwie richtig oll aussehende neue Schuhe auszugeben, fand ich dann, fand ich echt schräg. Und du hattest sie dir dann doch noch gekauft? Ja, aber es war halt, aber halt nicht neu, sondern es war halt dann irgendwie, und da, und es waren, also das war auch eher sich, also habe ich mich verarschen lassen über eBay. Es war halt einfach auch so ein Fehlgriff, weil sie dann, weil die schon so durch waren. So. Durch und dann auch noch durch. So, und ich hätte mir halt vorgenommen, also von, ja, gebraucht und irgendwie günstiger kann ich mir das vorstellen, aber nicht, nicht neu. Das fand ich ganz interessant, weil ich da normalerweise eigentlich nicht so, nicht so denke, so, naja, es ist halt dann irgendwie Mode und es gibt dann irgendwie eben, wie Joko auch meinte, es gibt die teureren Ausführungen, die natürlich dann immer schöner, besser, wahrscheinlich auch langlebiger sind als die günstigen Varianten. Aber wenn ich jetzt dringend Bock auf den Stil habe, dann muss ich darauf nicht verzichten, weil es zu teuer ist. Und ich glaube, es ist eigentlich heute immer noch so. Es ist einfach nur so, du sollst möglichst, es hat was mit Status zu tun, dass du irgendwie ganz bestimmte Marken dann kriegst und oder Sachen trägst, von denen du weißt, die gibt es nicht so viel und nicht so oft oder wird häufiger. Ich kann erzählen, dass ich das aus diesem kleinen Laden irgendwie, aus diesem kleinen schnuckligen Laden irgendwie habe, gekauft habe, als jetzt bei H&M oder so. Ja. Du wolltest jetzt noch dringend den Queer-Aspekt mit reinbringen? Ja, sonst unterhalten wir uns nur über Mode, das ist ja... Das ist ja furchtbar. Das geht ja nicht in den Queer-Podcast. Hm. Also, mein queerer Aspekt ist, den ich jetzt mal reinbringe, ist, worüber ich mich immer sehr amüsiere. Also es bereitet mir innerliche Freude, dass Bio-Männer oder Cis-Männer mit Klamotten rumlaufen, die für die sie wenige Jahre vorher wahrscheinlich aufs Maul bekommen hätten, weil sie zu schwul aussah. Also was einfach sehr, was wie ich finde, sehr schwul konnotiert ist als Stil und als Klamotte und dass das aber so nach und nach dann eben Mode wird und das einfach so total breit mainstreamig getragen wird und das finde ich sehr amüsant. Also das finde ich einfach unglaublich lustig. Das ist Wollsachen sein, körperbetonte Oberteile, also es ist echt so, es gibt einfach so viele tiefe Ausschnitte. Ja, ja. Genau, es gibt genau diese unglaublich tiefen V-Ausschnitte und sowas. Ja. Hättest du nicht machen können als Bio. Glitzer-Ohrringe. Ja, also es sind auch so verschieden, also auch so in verschiedene gesellschaftliche Schichten oder also irgendwie so, was so Class eben oder Klasse angeht, ist einfach ein. Auch da gibt es echt, also egal, dort gibt es auch immer so dieses noch mehr Körper betont, noch enger, diese ganz, oder so alles, was so ganz enge Hosen angeht, so diese ganzen, ja, engen Hosen, enge Jeans, viel Accessoires oder auch zum Beispiel diese Tücher und so. Redest du von Cis-Männern oder von Heteromännern, Hetero-Cis-Männern? Oder war das jetzt erstmal tatsächlich ein Cis-Männer? Ist ja schwer zu sagen. Ich glaube, man kann schon generell Cis-Männer sagen, weil wenn irgendwie so diese ganzen maskulinen, schwulen, also so, da, ich finde, da macht es auch nicht so einen großen Unterschied. Klar, es ist dann so dieses, naja, ihnen wird danach gesagt, dass sie noch mehr am Styling interessiert sind oder da noch mehr sich mit noch mehr irgendwie Modephänomen irgendwie beschäftigen oder da auch so diese Vorreiterrolle ja haben, irgendwie so die schwulen Männer haben es vorgemacht. Ja. Weil ja auch ihr alle Designer schwul sind. Ja. Was stimmt. Das ist alles wahr, was sie sagen. Nein. Nein, aber so das Ding ist so, ja, teilweise wurde es, glaube ich, schon stärker in schwulen Szenen irgendwie getragen, bevor das irgendwie nochmal breiter sich durchgesetzt hat. Ja, also so würde ich sagen, das stimmt, was so irgendwelche Partymoden und sowas angeht. Und das finde ich einfach sehr, ja, finde ich einfach irgendwie unterhaltsam, das so zu beobachten, wie sich so Stile für, also wie sich auch so, also sich dann auch zu überlegen, was das denn so für Männlichkeitskonzepte sind oder was das dann eigentlich macht mit so Männlichkeit oder so, ja. Was da eigentlich dann für Veränderungen stattfinden oder stattgefunden haben. Was da ganz gut reinpasst, ist, dass es ja in meinen Augen das erste Mal das modische Phänomen gegeben hat, dass etwas, was klischee-lesbenmäßig als Kleidungsstück, also es konnotiert gewesen ist, es irgendwie in die Cis-Frauen-Hetero-Mainstream-Modewelt hineingeschafft hat. Nämlich das Karohemd. So Holzfäller-Karohemd, ja. Also das finde ich total, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass sowas passiert ist, oder? Dass irgendwie so ein Klischee-Kleidungsstück irgendwie, so ein Klischee-Lesben-Kleidungsstück ist irgendwie in die Modewelt der... Ja. Keine Ahnung. Aber anders getragen, ne? Es ist ja dann ein feinerer Stoff. Ja, aber es sind Karo. So, also es ist trotzdem so ein klassisches Holzfäller-Karo-Schick. Und die gibt es auch in mehr oder weniger körperbetont. Ja, irgendwie. Was ich nämlich total lustig finde, ist, dass es tatsächlich bei mir diesen Effekt gegeben hat, dass ich manchmal, obwohl ich nun wirklich, wirklich mich nicht in der Mainstream-Lesben-Szene bewege, es trotzdem in mir irgendwie offensichtlich irgendwas so Pavlovsch irgendwie abgespeichert ist. So Holzfällerhemd, Beuteschema. So ganz grob irgendwie muss es da eine Verbindung geben. Weil ich tatsächlich in den letzten Jahren immer mal wieder, also weiß ich, so einmal im halben Jahr oder so eine Person irgendwo gesehen habe und dann so ein, ach, das ist auch ganz hübsch. Also so irgendwie so ein, wo ich halt irgendwie so ein, na, so irgendwie so ein komisches da, gay da, irgendwie so ein komisches, wo irgendwas in mir aufgeblinkt hat, bis dann irgendwann das so weit an die Bewusstseinsoberfläche gespült wurde, dass mir dann irgendwann ein, das ist gerade Mode, irgendwie dem Einhalt gegeben hat, aber also ne, ohne dass das irgendwelche weiteren Auswirkungen, einfach nur so Umweltwahrnehmungen, wie teile ich meine Umwelt ein, wen sehe ich wie, wen lese ich wie, bla, irgendwie, wie viel davon, also darüber ist mir immer wieder bewusst geworden, wie automatisch das funktioniert, also wie wenig bewusst solche Abläufe sind, du hast das und das an, du bist das und das, du bist so und so, also das kann ich überhaupt nicht, also kann ich mich immer wieder mal wieder bewusst machen darüber, wie viel davon abgeht, aber abstellen, ich halte das für absolut unmöglich, sowas abzustellen, also eher so ein es passiert und ja, irgendwie, und das, da gibt es Fehlannahmen oder da gibt es irgendwie, da passiert ganz viel an Kategorisierung und so, das fand ich irgendwie sehr interessant irgendwie, dieser Mechanismus ist mir dabei sehr klar geworden. Ist mir neulich gerade tatsächlich das erste Mal wieder passiert, irgendwie. Langsam ist es schon so ein Running Gag bei mir. Tatsächlich. So seit, wann sind die aufgekommen? Vor 2 Jahren oder so, diese Hemden? Ja, und da war das nämlich ein bisschen weiterer Schnitt dann tatsächlich, wo mir das dann aufgefallen ist. Weil, ja, es sind andere Stoffe und ja, es ist nicht so das klassische Flanellhemd so, irgendwie das Flanell-Karo-Hemd so, aber allein das Muster und allein so ein bisschen so diese Stilanleihe irgendwie reicht schon aus, offensichtlich. Dabei stehe ich überhaupt nicht auf darauf. Also ist auch so lustig, ne? Da stehe ich überhaupt nicht drauf. Ist überhaupt nicht mein Geschmack eigentlich so. Aber eher so ein Buddy-Ding oder so. Also irgendwie so ein Verbundenheitsding irgendwie, keine Ahnung. Lustig. Du trägst ein Karohemd, du kannst kein schlechter Mensch sein. So. Okay. Weil, also, alles so völlig bescheuerte Aussagen, aber die halt so in diese Richtung ging das irgendwie immer so. Und es läuft ja auch alles so unterbewusst ab. Die Latzhosen? Wollte ich vorhin auch schon sagen, ne? Latzhosen sind auch, also ich weiß, dass als ich klein war, so meine Mutter hat ständig Latzhosen getragen. Echt? Und die ist nun wirklich keine Lesbe, ne? Nee. Oder halt auch. Aber deine Mutter ist Feministin. Ja. Aber gemäßigte Feministin. Naja. Reicht schon. Bürgerliche Feministin. Bürgerliche Feministin mit Latzhosen. Ich habe mir ja auch eine Latzhose gekauft vor einem Jahr oder sowas. Und trage die auch eigentlich total gerne. Aber das ist nur wiederum was ungern auf Arbeit. Mhm. Too casual. Das ist sehr casual, ne? Ja. Latzhose. Ja. Wie finden wir das, wenn solche Zeichen aus den Subkulturen in den Mainstream wandern? Ja, meine Diskussion eigentlich, ne? Ja. Passiert immer wieder. Ja, ich glaube, früher hätte ich mich tierisch drüber aufgeregt, aber ich glaube, inzwischen bin ich da so, oh. Passiert. Okay, passiert die ganze Zeit. Das ist, wird das, auch wieder zurückwandern oder so. Ja. Das ist der Lauf der Dinge. Dinge wandern vom Rand in die Mitte, werden dort kommerzialisiert. Daran denkt sich neue Sachen aus. So funktioniert es, so läuft es. Ja. Egal, was für ein Rand es ist. Ich glaube, inzwischen bin ich da auch eher sowas, so ein bisschen hämisch. Dann finde ich das tatsächlich irgendwie eher so lustig, dass irgendwie Heteras plötzlich in Anführungsstrichen Gefahr laufen, zum Beuteschema für Lesben zu werden. Ja, hätten sie sich mal irgendwie überlegt, was sie da anziehen. Keine Ahnung. Also, nee. Yeah. Oder dass man halt irgendwie... Das ist eine schlimme Kategorie, aber ich sehe schon die Kommentare. Ja, also klar, irgendwie alles total pauschal und so, aber auf bestimmten Ebenen funktioniert es dann doch. Also auf bestimmten Ebenen finde ich das dann auch lustig, dass sowas auf so ein kollektives Gedächtnis von, das ist total schwul, sich plötzlich umdreht und dann laufen alle, in Anführungszeichen, total schwul rum und irgendwie stört niemanden mehr, offensichtlich. Was ich auch gut fände, so an Accessoires, zum Beispiel so diese ganzen Lederarmbänder-Geschichten. Das finde ich auch total super. Also das hat sich ja auch über viele Jahre jetzt irgendwie so richtig festgesetzt, auch schon als Accessoires, aber einfach so ein, so, naja, das lässt sich auch einfach echt gut auch so in Homo- und SM-Bereichen einfach so verorten. Irgendwie so diese ganzen Lederarmbänder. Ja, da denke ich auch gefallen, stimmt. Also ich meine auch gerade, also so, das ist wiederum so in. Das habe ich schon auf irgendwelchen Homo-Partys irgendwie von bei Lesben oder sowas, hat sich das auch ziemlich doll durchgesetzt, auch eher als Mode. Von daher glaube ich, ist es halt dann eher so, naja, vielleicht auch eher schwul und SM. Ganz grob so die Ecke, ne? Kann auch getrennt, also so irgendwie so, aber so ganz, so irgendwie so die beiden Sachen und mit möglicher Schnittmenge. Dass dann irgendwie auf einmal so ganz viele. Dass ich so ganz viele Lesben auf irgendwelchen Partys irgendwie so damit gesehen habe, denke auch so. Am besten noch mit Farbcode oder sowas, ne? Das ist ja, links oder rechts und sowas. Das ist euch wahrscheinlich auch so ein bisschen egal gerade, ne? Ich habe das ist völlig verdrängt. Ich habe tatsächlich neulich eine Kollegin, also von der ich, doch, ich glaube, die ist hetero, angenommen. Ich nehme an, sie ist hetero, so, Punkt. Die hat neulich so ein Lederarmband, also Lederband, also diese mit Schnallen, ne? Also die so etwas breiter mit so einer Schnalle irgendwie, so ein Lederband, Armband, Lederarmschmuck irgendwie, die hat das getragen. Eher so ein bisschen grober. Also jetzt, ne, so, also was ich wirklich, also wo ich wirklich bestimmt 2 Minuten darauf auf das Armband geguckt habe und sinniert habe darüber, ob die jetzt, ob so, ne, SM oder just fashion. So, also wirklich. Wo ich dann so ein bisschen darüber nachgedacht habe und dann zum Just Fashion Schluss gekommen bin. So. Ich bin seit Jahren bei H&M. Ja, so. Ich weiß. Aber es ist faszinierend. Ja, das tatsächlich. Das ging mir auch so. Ja, lustig. Ist echt so, ja. Könnte man jetzt auch missverstehen, ne? Ja. Da, wo ich arbeite, da werden ja auch Lederarmbänder mit Farbcode verkauft, ne? Und da warte ich auch echt, das gucken sich total viele an und finden auch total viele immer schön, aber wir haben nicht mehr so viele und dann passen sie halt auch nicht so richtig und so. Also dann sind sie meistens zu groß oder. Da sind dann verschiedene farbige Lederarme. Das ist schwarzes Leder und dann halt mit irgendwie Farbstreifen und halt. Stimmt, ja, diese Farbstreifen. So Signalstreifen für, was weiß ich, ich stehe auf Pissen oder ich stehe auf Fisten. Ja, oder ja. Aber ich versuche mir gerade werden, das Ding an sich vorstellen. Not safe for work. Wir können es euch nicht laut auf Arbeit anhören. Dieses Mal nicht. Müssen wir vielleicht irgendwo, schreiben wir vielleicht nochmal in die Beschreibung. Ja, okay, rein. Bitte nicht laut auf Arbeit hören. Ja. Und da warte ich auch, das gucken sich echt so viele Touris an und probieren das an und so und finden es schön und ich warte echt auf den Tag, wo die sich echt so ein Ich will gerne gefistet werden, Arm rein. Super. Würde ich mich so beömmeln mit Pizza Kaffee. Toll. Du bist ja böse, bist du ja. Du würdest wahrscheinlich auch nichts sagen, ne? Nö. Sie würden sich wahrscheinlich auch nicht in Kontexten rumtreiben, in denen das dann wieder. Aber es reicht, wenn irgendwie Leute auf der Straße das sehen und. Ja, geil. Ich find's toll. Also sowas finde ich super, wenn Leute sich so Codes nehmen und dann keine Ahnung haben. Denn da musste ich auch gestern in diesem Geschäft, in dem wir waren, dessen Name vorhin auch schon gesagt wurde. Aber hätte ich das nicht sagen sollen? Nee, aber ich muss es ja nicht nochmal wiederholen. Wir können vielleicht einfach aufrufen, also in diesem Geschäft wird unter anderem auch so ein Schwamm verkauft. Das wird jetzt rassistisch. Der besteht halt aus einer schwarzen Person und der Schwamm sind die Haare. Also wenn ihr auch Zeit und Lust habt, schreibt doch einfach mal dahin und schreibt, dass es total beschissen rassistisch ist. Dass ihr den Schwamm aus dem Sortiment nehmen sollen. Ja, also so, kurz zu dem Laden. Genau, in dem Laden habe ich nämlich dann auch so diese so Tücher gesehen, für die auch so gut als Hanky-Code irgendwie benutzt werden können. Ja. Diese, wie heißen die denn dann? Diese. Na, Hanky-Codes heißen die. Nein, Hanky-Codes heißen, nein, das heißen die Tücher. Nicky-Tücher heißen die. Ja, genau, Nicky-Tücher. Ach so. Ja, genau, die halt dann auch so eine Grundfarbe haben, ja, und dann so ganz bestimmtes Muster mit aus, ja, Schwarz, Paisley, und Weiß. Paisley? Nein. Paisley-Muster? Nee, Paisley ist doch immer. Das ist doch nur mal ein ganz bestimmtes Muster. Ja, ach. Naja, die lagen halt dann auch so ganz hübsch, irgendwie so, zumindest so ein paar verschiedene Farben irgendwie nebeneinander. Und dachte mir auch so, klar, die gibt es auch schon länger in irgendwelchen anderen Kulturen. So in anderen, also Subkulturen. Ich meinte jetzt nicht irgendwelchen ethnografischen, was auch immer, ethnologischen Kulturen, sondern mehr so Szenen wie. Oder irgendwie so Hip-Hop-Szene oder so. Mhm. Da sind die Tücher auch immer mal wieder aufgetaucht. In meiner Teenager-Zeit waren diese Tücher ganz klar alternativ konnotierte Halstücher. Mhm. Ja, gerne auch von Hunden getragen. Mhm. Da fragt man sich, worauf steht der Hund jetzt? Ich hatte auch später ist mir das erst, ja, habe ich das erst kennengelernt als schwulen Sexpräferenzen-Code. Ja, eben, also so, sie werden schon sehr unterschiedlich benutzt, ja, wenn man so als Halstuch trägt, dann wird es ja auch schwierig, das irgendwie zu lesen. Beides. Das ist ja eigentlich. Aber auch da finde ich es einfach so lustig, so dass es einfach so auftaucht. Hm. Und sich von irgendwelchen Leuten bestimmt auch immer irgendwo ums Armgelenk gemacht wird oder auf irgendeine Seite irgendwie in die Hose gestopft und sowas. Also ist in die Po-Tasche in der Jeans zu stecken als Modeelement, das habe ich tatsächlich noch nie gesehen außerhalb des schwulen Kontextes. Das fände ich schon auch nochmal ganz spannend. Oder also, SM-Kontextes. Also außerhalb des SM-Kontextes. Außerhalb des schwulen oder des SM-Kontextes, ja. Habe ich das noch nie gesehen, dass Leute sich das in die Hose stecken als. Aber an die Hose binden oder so? Nee, auch nicht. Also irgendwie so ein bisschen. Das habe ich auch schon gesehen. Ja? So, mit so einem Striezelchen, so mit einer Spitze, glaube ich, tatsächlich, an so eine Gürtellasche. Aha. Und dann hängt es einfach nur so an der Seite runter oder sowas. Gab es das nicht? Mhm. Oder? Das fantasiere ich mir gar nicht. Ja, das fantasiert. Du basierst ja schwule Hip-Hop-Sex. Ich fantasiere mir schwulen Hip-Hop-Sex. Genau. Mal wieder. Ach, Steff, jetzt hör mal auf. Ist langsam, ja, langweilig. Wir sollten vielleicht sowieso langsam mal zum Schluss kommen, wenn ich mal so auf die Uhr gucke irgendwie. Schade. Jetzt waren wir gerade bei den schmutzigen Themen. Was wollte ich denn noch sagen? Jetzt aber schnell. Nochmal einen kleinen anderen Bereich vielleicht. Also so knapp sind wir jetzt nicht dran. Welchen Bereich wolltest du denn noch aufmachen? Keine Ahnung. Achso. Fällt euch noch was ein? Nee, tatsächlich nicht. Ganz so wirklich. Also natürlich noch total viel, weil es natürlich ein total breites Thema ist. Ein Bereich fällt mir jetzt doch noch auf. Auch wo wir gerade gestern in diesem Laden waren, dessen Name ich jetzt nicht nochmal nennen werde, da gab es ein Regal und so eine Stange mit, wie hieß das? Vaudeville und Burlesque-Klamotten. Und da dachte ich dann schon wieder, es ist eh schon, also Burlesque ist ja eh schon voll im Mainstream drin, aber es ist ja halt auch durchaus sehr queer angehaucht irgendwie, historisch betrachtet. Und das finde ich halt auch spannend, weil ich, also auch gerade auf Arbeit sehe ich dann so viele Leute, also da sehe ich halt beides, da sehe ich einerseits die Leute, die tatsächlich irgendwie burlesque arbeiten oder das halt auch aus so einem queeren Hintergrund irgendwie tragen, tun, etc. Und ich sehe diejenigen, die das als Mode sich irgendwie angeeignet haben und die dann irgendwie tatsächlich dann, also das gibt dann irgendwie so ein Clash, weil die dann halt, also Klamotten tragen, die eigentlich für mich signalisieren, dass es eigentlich sexpositiv sein müsste, denn es kommt aus einem sexpositiven Bereich und sich dann total über so Sexuelles echauffieren. Und dann gibt es bei mir immer so ein, hä? So ein, jetzt komme ich nicht mehr mit. Und so, ah, das betont jetzt aber doch sehr doll die Brust, oder was? Nee, die machen sich dann halt, also was weiß ich, die machen sich dann halt lustig über die Sachen, die da im Laden sind, oder finden das alles total krass, oder finden das alles irgendwie total unverständlich, oder. Das ist ja ganz spannend, weil sie halt irgendwie schon aus so einem, sie bedienen sich aus so einem Sexarbeitsbereich und sind dabei total prüde. Und, ne, also das ist ja schon, finde ich auch spannend. Klamotten beschaffen. Oh. Hatte ich noch so als. Klamotten beschaffen. Wie kommen wir eigentlich Internet. Zu Klamotten? Die fallen noch aus dem Internet. Die Klamotten, die werden von kleinen Katzen aus dem Internet gezaubert. Ne? Ja. Ja. Und die haben auch Spaß dabei. Ja, natürlich. Also seitdem ich ein bisschen Frieden mit mir und meinen Klamotten gefunden habe, gehe ich tatsächlich auch nicht mehr ganz so ungern Klamotten einkaufen. Wobei ich es immer noch nicht so gerne, je nach Klamottenart, gibt, also Schuhe finde ich immer noch total schrecklich, Schuhe kaufen gehen. Aber sonst, also neulich waren wir ja mal Klamotten kaufen, das war ja wirklich ziemlich gut, oder Steff? Da irgendwie war ich ganz begeistert und habe dann auch mit ganz vielen Sachen wiedergekommen. Stimmt, mit den Pullis und so. Ja, aber also dadurch, dass ich auch, ich glaube dadurch, dass ich mittlerweile in so Modegeschäften Dinge finde, die mir gefallen, ist es, also, oder die Chance sehe, dass da Dinge drin sind, von die mich nicht überfordern. Also ich habe eigentlich ganz oft dieses Ding von, ich, das soll ich anziehen? Oh Gott, das sieht doch total komisch aus irgendwie. Also irgendwie so, überhaupt nicht vorstellen kann, also früher war das halt so, dass es eigentlich mit allen Sachen so war, die mir so als Verkauf angeboten wurden, dass ich, also bei so klassischen Modegeschäften, da bin ich, da habe ich, weiß gar nicht, wo ich da meine Klamotten her hatte irgendwie, also aber das war wirklich immer volles Drama, weil es irgendwie immer so eine totale Überforderung war. Mittlerweile weiß ich, es gibt die Chance, dass es in bestimmten Läden Sachen gibt, die mir gefallen, und dann ist das auch nicht mehr so gleich so ein Stress irgendwie mit dem Einkaufen. Früher, ich hatte dann mal so eine schwere Phase, wo ich ganz viel Secondhand gekauft habe. Das mache ich gar nicht mehr. Aber auch eher, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich da was finde, was mir gefällt, eher gering ist irgendwie. Gerade. Was ich total gerne machen würde, aber nicht tue, ist so darauf zu achten, woher die Klamotten kommen. Oder so Produktionsbedingungen mache ich überhaupt nicht. Das ist so ein Bereich in meinem Leben, wo ich mich echt wenig drum kümmere. Das wird bei mir gerade mehr. Es liegt aber auch daran, dass ich gerade mehr Geld zur Verfügung habe und es auf jeden Fall deutlich mehr. Also mit dem Essen darauf achten, wo das Essen herkommt, ist auf jeden Fall so ein Bewusstsein größer geworden bei mir. Wo kommen eigentlich meine Klamotten her? Aber ich bin dann weit entfernt von einem für mich okayen Umgang damit. Ja. Ja, bei mir ist es auch echt. Also bei mir ist es auch echt immer noch so, dass die meisten Klamotten echt H&M sind. Mhm. Und also so wirklich alles. Mhm. Manchmal wird mir bewusst, dass gerade alles, was ich irgendwie an mir trage, oder also so bis auf dann ganz wenige Ausnahmen oder sowas wie H&M ist, das finde ich dann auch irgendwie, also so, dass ich hätte schon auch das Ziel, dass davon irgendwie so nach und nach irgendwie wegzukommen, vielleicht auch dann in Momenten, in denen gerade dann mal mehr Geld vorhanden ist oder so. Oder halt auch mehr Zeit, ne? Ich habe zum Beispiel momentan wenig Zeit, insofern kann ich mich nicht irgendwie auf, also treibe ich mich halt wenig auf Flohmärkten rum und habe wenig Muße da explizit zu suchen oder sowas, ne? Stimmt, das gehört auch dazu. So Flohmärkte, ja. Und dann kommt noch dazu, dass ich Klamotten auch relativ schnell kaputt bekomme, vorzugsweise Hosen, sodass ich jetzt auch dazu übergegangen bin, einfach nicht mehr, also schon zumindest nicht teure Hosen, und mit teuer meine ich dann doch schon irgendwie 100 Euro auszugeben, sondern dann eher, was immer noch teuer ist, kosten 70 Euro oder so. Weil ich aber auch weiß, sie werden nicht lange halten. Hm. Wenn ich Jeans haben möchte zum Beispiel und jetzt nicht irgendwelche Outdoor-Hosen, die dann irgendwie strapazierfähiger sind oder so. Und dann habe ich noch ausrangiertes von Joko. Das ist auch super. Du bist schon der größte Mode-Heini von uns dreien, glaube ich. Auf jeden Fall, ja. Oh. Ist das jetzt ein Kompliment oder ein Vorwurf? Das ist eine Feststellung. Weder noch. Das kommt drauf an. Also so, ich meine, es kommen halt dann so nach und nach immer mal Sachen. Also was ich irgendwie sowas wie Jeans tragen, die enger geschnitten sind. So, also so den Schnitt der Hosen, die ich gerade trage, hat sich nochmal verändert. Das ist auch modischer. Hm. Und oder so Schuhe, die ich trage, die sind auch nochmal irgendwie ein bisschen modischer in irgendwie eine Richtung gehend. Aber Joke kriegt am schnellsten die Fashion Crisis, meine ich. Also schon irgendwie wichtiger, irgendwie, ich glaube. Aber Fashion Crisis finde ich, also gerade bei Mode, das hatten wir jetzt gar nicht und das ist jetzt auch ein bisschen spät, sind wir gar nicht so doll drauf eingegangen, was so Mode und Körper und sowas angeht. Stimmt, ja. Ich finde, das ist halt irgendwie, also da bin ich echt so am Hadern immer. Ja, das stimmt. Wir können manchmal, ja. So Klamotten können ja einfach manchmal irgendwie so die total super Rüstung für den Tag sein, die einem echt so, wow, ich bin irgendwie, mir gehört die Welt. Mhm. Das stimmt. Hilfreich ist dabei aber eine Superman-Unterhose. Das ist aber jetzt auch fragwürdig. Die Welt gehört dir nicht. Ja, doch. Na gut. Ja. Oder einen auch total hadern und dann gerade irgendwie so Unsicherheiten total schüren. So, ja. Und das können manchmal genau die gleichen Klamotten sein. Und einfach, also ja, so genau. Bin ich auch wie so, was das so mit einem machen kann. Also wofür Klamotten gut oder auch nicht gut sein können. Ja. Gerade in Bezug dann auch auf Geschlecht und Alter und Klasse, Wahrnehmung oder so politische Verortung und so. Das wollten wir eigentlich besprechen, ne? Kann das sein? Also sowas hätte ich gerne. Eigentlich, wir hatten da nicht vorher drüber gesprochen, was wir eigentlich besprechen wollen. Müssen wir vielleicht nochmal beim nächsten Mal nochmal kurz über Mode sprechen. Nee, müssen wir nicht. Ich glaube, wir können das in 2 Jahren oder so aufschreiben. Wir schieben das erstmal auf. Na, zum Beispiel fehlt ja sowas wie, was weiß ich, Mode in der linken Szene, Mode in der Queerszene. Ja. Ja. Also in den Szenen oder in den Szenen, in denen wir uns bewegen oder so. Oder wie kommen wir denn an in den Szenen, in denen wir uns bewegen? Mhm. Nochmal so auch vielleicht so Privilegien hervorheben oder so. Ja. Wir notieren also, das einfach ja, mal als Thema, was wir nochmal, genau. Vielleicht muss es nicht die Teil 1 und nächstes Mal Teil 2 Fortsetzung sein, sondern irgendwie. Ja. Gut, wir kommen darauf zurück. Ja. Gut. Dann bin ich jetzt fertig. Ich bin ganz aufgeregt. Ja. Ja, ja, das erste Mal aufgeregt. Nach über 3 Jahren habe ich die Musik ausgesucht. Es gab ja mal so diesen Deal, dass ich zwar die Idee hatte, dass ich die Idee ganz nett finde mit der Musik am Ende beim Podcast, aber von Anfang an gesagt habe, ich mach das aber nicht, ich finde das scheiße. Musik raussuchen und so, das ist mir alles viel zu stressig und finde ich alles viel zu blöd. Aber heute hat sich das aufgrund von, ich muss aber noch das machen und wir wollen aber jetzt mal anfangen und ich muss aber noch schnell, kannst du nicht mal eben Musik raussuchen, hat sich das jetzt so ergeben. Und es ist nicht nur so, dass ich für dieses Mal was gefunden habe, nein, wir haben vielleicht sogar schon was für nächstes Mal. Was ich, das finde ich schon ziemlich gute Ausschüttung. Ja, auf jeden Fall noch, ne? Und prompt ist es auch total kitschig geworden. Ich darf mal was aussuchen und es ist gleich total kitschig geworden. Und zwar habe ich was Herbstliches ausgesucht, weil der Himmel gerade so schön aufreißt. Das war irgendwie, vorhin hat es noch so doll geregnet, da hat das irgendwie schön gepasst. Fand ich so. Wer weiß, vielleicht regnet es ja gerade, wenn unsere Hörenden ja, das hören. Ja, ich finde es sehr romantisch. Das ist ein sehr romantisches. Es ist ein Klavierstück. Jawohl. Aber es ist. Wir sind auch kulturell, nämlich. Ja. Yunus. A Fairy Tale of Time. Alles klar. Kommt gut durch den Rest November, der irgendwie nur noch 4 Tage alt und ist. Und gut in den Dezember. In den Dezember. Weil wir uns nur noch, wenn wir uns dann Ende Dezember erst hören. Mitte, Ende Dezember peilen wir mal so an, wie, ja, ne? Denke ich auch. Ja. Dann habt erstmal eine schöne Zeit. Lasst euch nicht stressen von den kulturellen Verwirrungen. Dieser Tage. Okay. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.